Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffes. Mein Name ist Gregor. Mein Name ist Simon. Mein Name ist Daniel. Und Moment, bevor ich das jetzt vergesse, haltet mal die Mikros bitte nah dran, weil sonst werde ich wahnsinnig nachher beim Zusammen. Ich muss einmal klatschen. Nein, klatschen. Genau, ich muss einmal klatschen. Kannst du das Mikro einmal? So, sonst werde ich nachher verrückt, wenn ich die Tonspuren einlegen muss. Das hätte ich vielleicht vorher machen müssen, oder? Ach, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Das ist live, das ist aufregend, das ist, was die Menschen wollen. Ja, genau, nicht alles so glatt gebügelt. Wir sind ja real. Durchproduziert. Wir keepen es real. Also wo es was zum real keepen gibt. Wie ihr gehört habt, wir sind wieder vorerst in der vertrauten Filmexpertenrunde hier dabei, weil wenn es um filmische Kunstwerke geht, dann... Experte hast du jetzt gesagt. Dann ist diese Runde ja sehr vorherrschend, unter anderem über John Carpenter, unter anderem über Stanley Kubrick, gefühlte 8 Jahre lang. Oh, das war aber rückblickend wirklich schön. Ja. Also, ich habe mir viel von der Seele geredet und es ist wie wenn man was aufschreibt vorm Schlafengehen. Es ist dann einfach erstmal weg, du hast es abgelegt. Und aber ich habe sogar mal wieder so ein bisschen einfach reingehört, weil ich dann irgendwie... Ich musste dran an irgendwas denken. Ich weiß nicht, an was für ein Film es war. Was macht der Daniel so? Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwas auf eure Seite geguckt und dann habe ich das gesehen und dann, keine Ahnung, führte eins zum anderen. Wie und Sex. Auf einmal hattest du keine Hose mehr. Nee, dann habe ich einfach mal ein bisschen und den Podcast. Und ich hatte echt vieles vergessen. Also, was wir, also... gerade von euch kam. Ja, ich glaube, diese Tagebuchanalogie ist gar nicht mal so schlecht, weil es ist ja... eigentlich Erinnerungen wieder aufarbeiten, was wir hier mit dem Podcast machen, nur jetzt nicht das, was am Tag davor passiert ist, sondern wie wir unsere popkulturelle Geschichte sozusagen, das haben wir aufgearbeitet. Und da nochmal in die Sachen reinzuhören, ich meine, die Geschichten, die wir da erzählt haben, die ich nicht vorher von euch kannte, die sind bestimmt genauso lustig, wenn man sie wieder vergessen hat. Ja. Und dann nochmal hört, du und deine Bundeswehrkumpels haben was auch immer wieder angestellt. Stimmt, das waren die Bundeswehrnummern. Ja, die war bei Full Metal Jacket. Ja, da habe ich auch so 1-2 Sachen gelesen, darüber, dass das irgendwie sehr, sehr gut ankam. Ach so. Ja, weil wir werden wahrscheinlich oft bei der Bundeswehr gehört, weil da doch auch so viele Lehrzeiten sind, wo man einfach mal 5 Stunden einen Busch bewacht, gut, weil das jetzt ein feindlicher Panzer sein könnte. Und der macht kein Geräusch, also kann man da seine Ohren durchaus auch mal mit einem Podcast dann umschmeicheln. Aber wie kamen wir darauf und wo wollten wir eigentlich hin? Nein, wir haben ja nochmal reminisziert, dass wir tatsächlich in der Runde uns zu wirklich ausufernden und... Du hast damit angefangen, dass der Kubrick-Cast so schön war. Ach ja. Ja, okay, das war nur eine Meinung. Ich wollte damit nicht direkt ein neues Fass aufmachen. Aber es war echt einfach ein schönes Erlebnis. Ich habe ihn jetzt nicht nochmal gehört, weil es gibt so viele andere Podcasts, um mal auch hier intern die Werbetrommel zu rühren, wo ich halt nicht dabei bin und wo es auch Themen sind, wo ich auch immer denke, da wäre ich gerne dabei gewesen. Mhm. Und die höre ich mir dann, wenn überhaupt... Lieber die nochmal an. Also was heißt nochmal? Die höre ich mir, obwohl die höre ich mir manchmal auch zweimal an. Also ich muss ein paar Mal lachen. Ich habe auch bei dir, Gregor, ich habe mir vorgenommen, dich zu fragen. Jetzt gehe ich ganz woanders hin. Bitte, bitte. Ich habe mir jetzt erst diesen E3-Zusammenschnitt von den Drehs, die wir eigentlich für die Game One-Sendung gedacht hatten, angehört. Und da gibt es irgendwas, wo so ein auffälliges Geräusch war, wo ich mir dachte, ist das jetzt ein Fehlgeräusch oder hast du das absichtlich reingemacht und dir dabei was gedacht? Und ich würde gerne nur wissen, ob ich dich da richtig einschätze. Was könnte das denn sein? Ich reg mich irgendwo auf über irgendwas und steigere mich rein und meine dann irgendwie, bla, und heute muss es die Multimedia Social Experience sein, bla, die ich über Facebook zocken kann, mit dem iPhone. Und da ist dann so ein Ding. Und ich war mir so sicher, dass du so Like a Sir-mäßig da einfach ein Ding reingemacht hast. Aber ich weiß nicht, ob wir es vielleicht beim Dreh schon ein Ding hatten. Ich glaube, wenn da was zusätzlich gekommen ist, dann muss es schon auf dem Dreh gewesen sein. Ah, dann hast du es nicht. Es ist eine glückliche Fügung, weil ich hatte schon wir kriegen da nochmal sozusagen unsere ganzen Kommentare, die wir für die Sendung gemacht haben, wo wir tatsächlich dort knappe 2,5 Stunden insgesamt reine Redezeit hatten und davon gefühlt 15 Sekunden in der Sendung dort waren. Wirklich für jeden. Habe ich trotzdem eben nochmal einen Tag extra dran gesessen, um die Sachen zu sortieren und thematisch rauszuklabüstern, um vielleicht sogar mal was auch einige im Podcast angemerkt haben, um mal ein paar Doppelungen rauszuschneiden, weil wenn wir es für TV aufnehmen, da wissen wir ja, oh, ich habe mich verhaspelt, lass mich den Satz doch nochmal anfangen. Ja, ja, gerade die Doppelungen hast du bei mir manchmal vergessen. Da waren sie aber sympathisch. Da habe ich sie deswegen drin gelassen. Ich habe einen Großteil der Doppelungen aber auch schon rausgeschnitten. Aber rein des Aufwands wegen her. Ich habe länger an so einem Cast gesessen, als sagen wir mal an anderen längeren Casts, wo ich jetzt nicht viele Clips und Musiken oder sowas reinschneiden musste. Es war eine glückliche Fügung, sagen wir mal, das Ding, was dort gewesen ist. Ich wette, dass im Dreh jemand oder ich irgendwie mit einem Glas wo andingt. Aber ich, in meinem Kopf war direkt dieses Like a Sir Meme in dem Moment und das hätte so gut gepasst. Ich dachte, du hast dir da einen kleinen Insider-Gag erlaubt, aber nein. Gut, nein, haben wir trotzdem drüber geredet. Die besten Zauberer verraten ihre Tricks nicht. Deshalb, es war ein Versehen. Hättest einfach sagen müssen, ist dir aufgefallen, hä? Na gut, aber wir wollen jetzt nicht. Jetzt wäre es ja am Ende besser dargestanden. Ja, und dann hättest du gesagt, nee, das war so Reverse Psychology. Du wusstest, dass du das Geräusch selbst gemacht hast und hättest mich dann beim Lügen erwischt, wie ich dann Credit einfach dafür nehme. Und ich hätte mir den Dreh angeguckt, ja. Gregor Shitlist. Naja, wir schweifen jetzt aber echt ganz schön ab. Das Gute ist, wir konnten noch gar nicht abschweifen, weil wir waren noch gar nicht beim Thema angelangt, weswegen wir heute denn da sind. Das stimmt. Denn, ich habe mich jetzt auch gefragt, wie wir davon quasi auf das eigentliche Thema. Genau, deshalb mache ich hier die künstlerische Überleitung. Stichwort sympathisch. Apropos. Hättest du mal was gesagt beim Stichwort sympathisch? Tut mir leid, aber da kam dann gerade noch wieder so ein Redeschwall. Und dann, Am 3. Juli war es soweit, eine Lichtgestalt des internationalen Kinos und allgemein der Menschheit hat ein rundes Jubiläum gefeiert. Er wurde nämlich 50 Jahre alt. Er ist der einzigartige, der unvergleichliche Tom Cruise. Ja, es sind quasi 25 Tom Cruise Jahre. Also Tom Cruise altert ja nicht wie ein normaler Mensch. Also er ist 25 in Tom Cruise geworden. Ich glaube, er war auch schon dreimal 49. Irgendwie sowas. Ja. Wenn man so mal die Zusammenstellung von sämtlichen InTouch, Okay, Meine Frau, Gala, blablabla Artikeln irgendwie vergleicht. Ja gut, da hängt's, variiert es irgendwie rauf und runter. Es hängt immer davon ab, wie lang man auf der Wikipedia-Seite von Tom Cruise verweilt ist, wie so ein InTouch-Artikel dann geschrieben wird. Und manchmal wisst ihr nicht, die InTouch wird von Robotern geschrieben, einfach von Bots, die einfach so, ja, so wie die Bots, die auch Internet-Spam geben. Ja? Achso, das ist so ein Crawler, der einfach sich irgendwelche auf Schlagworte dorthin geht und dazu mit Bla, Fragezeichen oder Ausrufezeichen, hast direkt zwei Seiten irgendwie Schauspielernamen gefüllt. Und solche Sachen wie Fettabsaugen werden da nochmal mit reingeworfen. Und Bilder von Rihanna und ist alles fertig. Es gibt wahrscheinlich so Oberkategorien und dann, wenn jeweils ein Bild dazu auftaucht, wird dieser Text generiert, der ja eh nur so aus 5 Teilen besteht. Ey, sobald hier Siri oder so besser funktioniert, dann wird es echt Bots geben, die diese dummen, banalen News einfach schreiben und endlos weiterverbreiten und das Internet zumüllen. Das Dumme ist, glaube ich, das müsste uns die meisten hier sowieso dann bewusst sein, wenn man mal in einem Frauenhaushalt gewohnt hat, sowas wie die InTouch wird man durchaus mal gelesen haben. Ja, in bestimmten Situationen. Man wird von der anderen Seite stets damit konfrontiert. Ja, und es dauert manchmal lange auf dem Pott, deshalb. Nein, aber da gibt's Besseres. Da lese ich lieber die Maserung von dem Toilettenpapier, als dass ich die InTouch lese. Ich lese die wirklich nur ab und zu. Zur Belustigung fange ich sie an und nach 3 Seiten werde ich wütend. Weil das einfach nur noch, es macht mich nur noch wütend. Kann ich kurz mal Werbung machen? Nils und ich planen eine Art Internetseite, die funktioniert wie die InTouch, nur dass wir halt einfach noch weniger was auf die echte Welt geben und einfach in dem Stil Scheiße zusammenschreiben, die uns gerade gefällt. So also News, die wirklich wichtig sind, ja, oder die hundertprozentig passiert sind. Und vielleicht werde ich in einem anderen Podcast irgendwann nochmal, wir haben noch keine Seite, wenn ich jetzt die URL sage, dann aber ist sie weg, ja. Ihr habt den Inhalt ja schon mal, was ja schon mal die halbe Miete ist, bevor man sich dann die URL dazu geholt hat. Also Nils und ich nehmen gerne Namenvorschläge an. Kann man einfach an die bekannten Adressen schicken. So, jetzt aber wieder. Jetzt aber. Ja, ich bin heute sehr am Abbrechen, es tut mir leid. Ob des Exkurses in Richtung Klatschpresse. Natürlich war das eines der vorherrschenden Themen dort, nicht nur wegen seinem Geburtstag, sondern auch wegen der im Aufnahmezeitpunkt jetzt aktuell noch laufenden Trennung von Katie Holmes und was jetzt Suri heißt sie. Siri ist das iPhone-Dinger. Siri ist das iPhone, okay, ja. Was Suri jetzt macht und die nicht mehr Suri heißen soll und so weiter. Aber als ich gehört habe, 50 Jahre Tom Cruise, ist mir wieder in den Kopf gestiegen, dass ich eigentlich durchaus ein Tom Cruise-Fan bin. Also ich habe mir immer gerne seine Filme angeguckt und wir sind in der Runde mal aufs Thema zum Sprechen gekommen. Da haben wir tatsächlich gemerkt, ey, wir alle finden an Tom Cruise und seiner filmischen Karriere doch einiges an Gefallen. Ja, die begleitet einen ja auch wirklich so lange. Zumindest an Faszination. Faszination. In welcher Form? Hast du dein großes Cocktailposter nicht mehr zu Hause im Bett? Ich hatte sogar mal echt. Ich hatte auch ich eins. Hatte einen Cocktailposter. Aus der Bravo. Nein, weißt du, wo ich manche hatte? Aus der Videothek. Auch mit so einem Neon, mit dem Neon-Schriftzug und so, also das Cocktail-Logo. Ja, das Cover. Ich hab das jetzt nicht mehr, aber es ist mit Sicherheit mit diesem Cocktail-Logo. Eher ganz lässig, gelehnt auf einer Bar irgendwie, das rosa Cocktail im Hintergrund und so nach vorne gebeugt halt und das war's. Ja, doch, jetzt und ich fand das aber irgendwie cool, weil die Farben fand ich eigentlich auch echt ganz cool und naja, ich fand den Film auch cool. Also war das in den 80ern oder hast du es in den 90ern aufgehängt? Nee, Moment, ich hab's nicht aufgehängt. Ich hatte das Poster. In der Bibliothek landen noch immer auf so einem Haufen ausgemusterte Poster. Aber wo irgendwie war das Poster denn dann? Das hatte ich aufgehängt. In meine Postersammlung. Ja, das zählt aber nicht. Das Nein, aber ich fand's schon, für mich schon, weil das waren so, ja, wie sagt man, Memorabilia irgendwie, keine Ahnung. Also das, weißt du, ich fand das halt irgendwie, hatte das irgendwie, ich habe auch noch so scheiß Dias irgendwie, also früher ja Dias auch teilweise von den Produktionszentren, Cameron. Ja, Dias. Ja. Entschuldige. Nein, ja, aber solche Dinge habe ich auch noch. Scheiße, also es ist halt, keine Ahnung. Ja, jetzt lasst es. Ich habe ihn schon gerafft, aber ich war noch zu schockiert und versuchte natürlich weiter zu folgen und dann kam es aber langsam. Ich muss auch sagen, der Film war damals, glaube ich, ich durfte den damals gar nicht angucken, als er rausgekommen ist, weil der war ab 16 oder sowas hier. Und alles, was ich von dem Film eben hatte, war dieses coole Poster mit Tom Cruise vorne drauf, der so lässig den Cocktail da hochwirft und ich glaube noch höchstens von irgendwelchen Kino-TV-Sendungen mit Sabine Sauer oder wer auch immer dann dort Sabine Sauer, ich glaub, gewesen ist. Warte mal, da haben wir es. Oh, ja. No? Da ist es ja perfekt. Der doch, hier ist es, an das dachte ja, hier ich sag auch. Ich doch hier. Ja, aber ich muss sagen, also nee, also Cocktail war nun, also wirklich nun weder jetzt mein Lieblingsfilm, noch hätte ich davon ein Poster gesammelt auch nur. Es fiel in meine Kiddie, kaufst du Bravo, reißt dir alle Poster aus und hängst die leicht schräg an die Wandphase. Ich war ja noch peinlicher, ich hatte hier Beverly Hills 90210, ich hatte alles. Also, hattest du auch alles. Jason Priestley da drauf? Ich hatte den Jason Priestley, wait for it. Starschnitt. Oh. Und er war fast fertig. Und wie immer, wenn man irgendwie zwei Hefte nicht hatte, war da so der Fuß einfach verkrümmt. Und er war auch noch so ungalant, war er wohl in der Ecke im Studio, weißt du, er hatte sich so angelehnt. Ich kann es hier nur nachmachen. Ja, und das war halt ausgeschnitten. Ja, die müssen ja auch für so einen Starschnitt, damit das funktioniert, auch irgendwelche komischen Posen einnehmen, damit du einen ganz langen Arm hast und das Bein mal in die andere Richtung zeigt, weil sonst hast du ja nur einfach ein Poster. Den Hintergrund braucht er dann keiner. Du hast die Ausgabe verpasst, wo sein Schritt oder sowas dort gewesen ist, nicht mehr verbunden dann durch das ganze Zeug. Aber was für eine lustige Idee. Teen Angel übrigens. Kennst du Teen Angel noch? Mit Jason Priestley als gestorbener Teenager aus den 50ern, der aber ein Schutzengel dann geworden ist. So dann Teen Angel. Teen Angel. Teen Angel. Teen Angel. Teen Angel. Okay, ihr habt Cocktail, Teen Angel. Ey, Moment mal, ja. Du kannst 90210. Ja, eben, ich hatte. Okay. Ja, übrigens. Da finde ich Cocktail um einiges cooler. Stimmt, aber Jason Priestley hat ja auch so ein Killer-Azubi mal gespielt. Oh, der war gut. Der war sehr interessant. Ah, ja, großartig. Der keine Emotionen spürt. Der so voll locker war. Ja, hier, ich müsste jetzt umbringen und so. Und dann Cold macht's Blood? Wirklich auch. Cold Blooded. Ein sehr guter Film. Einer der wenigen aus der Post 90210 Karriere, wo du gedacht hast, der wird richtig abgehen, ne? Und Brian Austin Green, das wird ja richtig. Ja, und Luke Perry? Luke Perry, ja. Das habe ich mich gefreut beim fünften Element, ja, und dann ist er schon überhaupt nicht mehr dabei. Ja, aber wer hätte gedacht, dass Brian Austin Green mit Megan Fox irgendwann zusammen ist? Also immer wieder mal. Alleine. Aber war der nicht auch hier mit den ganzen Jungs in der Entzugsklinik? Achso, ich dachte zusammen. Die waren sicher alle mal irgendwie. Nein, aber so hier mit Brigitte Nielsen halt die Fernsehentzugs. Achso, hat er sich auch die Nase richten lassen? Ich weiß es nicht. Es kann durchaus sein, natürlich aus der Ecke dort, aber in Richtung Tom Cruise natürlich. Tom Cruise als Teenager, der sich beeindrucken lässt von dem Zauberwerk Hollywoods und dem Glitzer und Glamour. Tom Cruise war für mich als Teenager eben einfach eine coole Sau. Nein, nicht nur für welche solche Sachen wie Cocktail, sondern einfach drumherum, was es alles mit ihm gegeben hat. Also vor Cocktail waren ja jetzt nochmal nun schon die wesentlich bedeuteren Filme für ihn. Ja, klar. Wir sollten ja eh von vorne anfangen, nehme ich an. Oder wie habt ihr das geplant? Nein, also ich meine, der Quereinstieg mit Cocktail kam irgendwie, glaube ich. Ist doch okay, wenn das euer Film ist, meiner wäre jetzt Top Gun gewesen. Ja? Nein, also ich meine, ich hätte jetzt an Cocktail, das ist mehr halt Trash ein bisschen. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein guter Film, aber Cocktail ist kein guter Film. Typische Anfangsjahre-Tom. Okay, da kommen wir dann gleich zu. Nee, da kommen wir gleich zu. Klar, es hat sich nur gerade angeboten in Richtung der Diskussion, dass wir einmal kurz auf Cocktail hingehen, weil das Tom Cruise hat mich jahrelang von meiner Wand von diesem verdammten Cocktail-Poster dann angestrahlt. Der Ursprung. Ja. Und deshalb habe ich den Film vor mir dran gesetzt, aber 50 Jahre Tom Cruise, gefühlt, wo ich dann einmal kurz durchgegangen bin, was er alles gedreht hat, selbst viele Sachen, die wir natürlich gesehen haben, mir war auch bei einigen Sachen gar nicht bewusst, dass er dort mitgespielt hat. Er hat eine sehr große und doch sehr umfangreiche Karriere hingelegt. Für jemanden, der ich glaube, immer noch natürlich ein bisschen seinem nicht bisher bekommenen Schauspieler-Oscar hinterherjagt, gefühlt. Eigentlich komisch, dass er es wirklich. Hat er es noch nie geschafft, oder? Er war nominiert, ja. Auf jeden Fall für Magnolia war ich, meine ich, glaube ich. Magnolia war nominiert und ich glaube auch geboren am 4. Juli. Stimmt, geboren am 4. Juli, genau. So. Und eine Frage der Ehre, kann es auch sein? Dass, ich glaube, da war tatsächlich nur Nicholson nominiert, wenn ich mich nicht irre. Aber da war er auch jetzt nicht, auch wenn er der Hauptdarsteller per se war, nicht das Zentrum des Films eigentlich. Aber ich glaube, er hat dann irgendwann aufgegeben auf solche Rollen. Der letzte, der so richtig Oscar-Bait, wie man so schon sagt, dann gewesen ist, war wahrscheinlich der letzte Samurai, ne, wo du dann denkst, jetzt fahren wir nochmal alles auf und die Emotionen. Da hätte man es aber echt nicht, also da hätte ich es von vornherein noch nicht erwartet. Das ist alles also so künstlich. Ja, das war auch so sehr plakativ. Alles. Ja, nur so, das ist mehr ein Actionfilm. Da hätte ich eher Collateral irgendwie, fände ich. Collateral wäre auch schon, es kann sein, dass da auch natürlich irgendeine Nominierung dafür abgefallen ist, obwohl das sind auch solche Filme, die gern von der Academy mal übersehen werden. Ja, klar. Man muss ja auch sagen, dass Tom Cruise Privatleben ja auch immer irgendwo so ein bisschen in das Ganze alles so mit reinfuscht vielleicht und man dann irgendwann auch absieht, ihn überhaupt in Betracht zu ziehen. Wir werden ja nicht drum rumkommen, aber es ist ja immer der Elefant, der große Setana-Elefant, der hier mittendrin sitzt. Ja, Bombe jetzt so ein Gong, jetzt kommt das böse Wort. Nein, lass uns doch einen anderen Namen dafür. Die Sekte. Genau. Nennen wir es doch einfach den Fanclub. Also ich habe die Geschichte. Der heißt doch hier Super Adventure Club, oder? Ja, Super Friends. Die Super Friends? Sind die Superhelden. Der Super Adventure Fun Fun Club. Das ist der Super Adventure Club, bin ich mir ziemlich sicher, wo Chefkoch dann mit abhaut und aus South Park raus ist, später wiederkommt, dann stirbt. Ja, mit alten Aufnahmen. aber natürlich, klar, wir werden nicht umhinkommen und wir können das Kind auch mal gern beim Namen nennen. Die Scientology, die Sekte, zu der Tom Cruise und etliche andere Schauspieler in Hollywood auch angehören. Und da ist jetzt das Ding, da kann man jetzt direkt schon einsteigen, was du sagst. Ich glaube, bei keinem anderen Darsteller wie Tom Cruise spielt das so eine Rolle. Ja, weil kein anderer so weit oben ist in dieser Sekte. Deswegen ist es ja. Will Smith ist nicht so. Tom Cruise war lange vorher da. Smith ist doch bestimmt einer von der A-Liste da, oder nicht? Ja, natürlich, aber Tom Cruise wird einer der sein, der die Sekte erbt, weißt du, dem das alles irgendwann mal gehört, deswegen. Na, er wird ja auch als neuer Jesus da prophezeit. Ja gut, er wird jetzt langsam dann zu alt, aber stell mal vor, der Typ wäre jetzt da, weil mit 25 ist, da, wo er jetzt ist. Ja, man ist Tetan 2, glaube ich. Ja, genau. Oder das habe ich auch gelesen und ich muss mir jetzt schon schmunzeln. Ganzen Geschichte mal vor, von diesem Xenu. Ey, da werde ich auch nachher gerne ein bisschen draus vorlesen. Das finde ich sehr gut. Ja, aber das machen wir später. Also wo wir South Park schon angemerkt haben sollte, vielleicht finde ich den Link dann auch noch, diese einfach Zusammenfassung der Scientology Ideologie, die dahinter ist und die Geschichte, was sich wirklich liest wie aus einem schlechten Science-Fiction-Roman aus den 50ern und auch daher stammt. Aus einem richtig schlechten, wie kam das dazu, dass da überhaupt mal jemand gesagt hat, ach doch, ich finde das ganz glaubwürdig und dann ab da ging es ja irgendwann los, die ersten Menschen, die das gut fanden und geglaubt haben, die würde ich gerne mal kennenlernen. Also man sieht die Exkurse natürlich dort in Richtung, ich meine, jeder von uns hat auf eine oder andere Art sich mal im betrunkenen Zustand am Battlefield Earth gegeben. Oh, und Alter. Was da, also es ist rein so zum Gucken eigentlich ein unerträglicher Film, wenn du dich darüber lustig machen willst. Schau mal. Ja, eigentlich zum Gucken ein unerträglicher Film. Das Schöne daran ist, ich glaube, diese Überzeugung bei John Travolta, der das Gefühl hatte, er dreht jetzt das Magnum Opus, und wo du ihm auch in jeder Sekunde dann dort ansiehst, ja, ne, das wird's jetzt. Ey, John Travolta, kann ich ernsthaft gedacht haben, dass er mit der Frise und diesen Plateauschuhen... Der hat fucking 80 Millionen Dollar Budget bekommen, um dieses Machwerk zu drehen. Darf ich, das ist lustig, weil dass wir gerade jetzt irgendwie auf Battlefield Earth kommen, weil ich war durch Zufall, weil ich exakt an dem Ort war, hier Chinese Theater oder so, zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt, war ich da durch Zufall wegen irgendeiner Spiele-Publisher-Reise und wir gucken uns ein bisschen um, bevor wir quasi dahin gehen, wo es eigentlich lang ging. Und da war gerade die Premiere von Battlefield Earth. Und ich habe wirklich gesehen, wie John Travolta so in die Mitte, so, es war so ein erhöhter roter Teppich quasi, wo du dann über allen stehst. Und es waren aber auch sau wenig Leute da. Deswegen habe ich das erst nicht geglaubt, dass das wirklich scheinbar gerade eine Premiere ist, über die ich so stolpere. Aber dann habe ich ihn halt erkannt. Das war halt offensichtlich die Premiere von diesem Film. Du hast teilgehabt an der Geschichte von Battlefield Earth. Ich wusste vorher halt schon, dass der halt mega scheiße werden muss. Ja. Und deswegen hat mich das kurz interessiert. Aber naja, also der Film, wer ihn nicht gesehen hat, er muss ihn eigentlich mal gucken und gerne auch hier Nostalgic Critic oder nein, das ist nicht, doch, genau. Doch, der Nostalgic Critic hat ihn auch, glaube ich, dann durchgesetzt. Also bevor diese ganzen Video-Reviews angefangen haben, wo sich alle Video-Reviewer einmal die alten, ja, Anführungsstriche alten, schlechten Filme dann nochmal durchgehen, sich drüber lustig machen. Ich hatte auch ein, glaube ich, so 20 Seiten geschriebenes, so richtig Abhandlung über diesen Film gelesen und mir dann angeguckt und wirklich... Kaum geglaubt, dass da tatsächlich das Ding so schlecht sein kann, wie es aussieht, mit jeder Kamera, bei der das Stativ anscheinend kaputt ist und alles Acting so schräg aufgenommen ist und die schauspielerischen Leistungen und die meine Lieblingsszene immer auch noch, wie man innerhalb von 2-3 Wochen mit dem Computer einen Steinzeitmenschen das Fliegen von Düsenjets beibringen kann. Also ganz groß, aber wir werden auf Scientology natürlich bestimmt noch mal in der einen oder anderen Art zu sprechen kommen, aber natürlich, wir wollen uns primär dem Filmwerk von Tom Cruise dort geben. Und man wird es ja auch dann merken, auch Scientology hat bei jedem Schauspieler gewiss einen Einfluss darauf, wie der wahrgenommen wird und auch in seinen Rollen wahrgenommen wird. Ich konnte das irgendwann bei den späteren Filmen von Tom Cruise, auch wenn ich mich der Ideologie von Scientology nicht verschreibe, aber irgendwie ausblenden, muss ich fast sagen, wenn ich die Filme selbst geguckt habe. Mich hat es nicht mehr wirklich dann gestört, auch wenn es nicht unbedingt meine Meinung ist. Ja, sehe ich genauso. Er ist so ein guter Schauspieler auch, dass man ihm das einfach auch abkauft, die Person, die er gerade spielt und eben nicht zwingend Tom Cruise. Es ist, wenn er in privat oder irgendwo im Fernsehen als Tom Cruise auftritt, da ist es dann, wenn es einfach total strange wird. Also wenn er die Tom Cruise Maske aufsetzt, dann ist er mir sehr unheimlich. Das meinte ich halt mit faszinierend, weil ich... Und das ist auch okay, ja, das ist okay weil, so. Weil ich habe halt dann irgendwann, als es mit Scientology in allem Scheiß losging, halt, ich hab nie verstanden, warum, was der Mann da abseits macht von den Filmen. Ja, der hat echt ein paar richtig gute Filme gemacht irgendwie oder ein paar richtig guten Filme mitgespielt. Und dann hüpft er bei Oprah Winfrey auf der Couch rum wie der Berserker, ja. Und so Sachen, wo ich mir denke, ey, Alter, das kann doch einfach nicht irgendwie, das muss doch nicht notwendig, also es muss doch einfach nicht notwendig sein, sowas, ja. Ich meine, das ist PR, aber ganz der übelsten Sorte, so. Ich meine, guck mal. Ja, aber du vergiss nicht, dass es damals ja auch, also sie haben dann halt in Scientology diese Frau gefunden und haben halt ja mehrere Kandidatinnen gehabt und haben dann sie halt letztendlich genommen und dann war halt klar, okay, jetzt startet Tom Cruise ist total crazy verliebt Modus und Tom Cruise ist dann einfach der knallharte Maschinenschauspieler und fertigt das dann so extrem ab, dass es auch noch perfekt passt als Promo, auch wenn ich finde, sowas geht ja eher nach hinten los, ja, langfristig. Wie du sagst, in dem Fall ist es ja auch dann dem öffentlichen Eindruck hat bei Tom Cruise eher das Bild dann gefestigt, was eigentlich nicht vor ihm da war, ein bisschen so wie bei, nicht, dass man es direkt vergleichen kann, aber Mel Gibson, wo er dann verhaftet wurde. Ich meine, schau dir das Ansehen von Mel Gibson vorher an und dann passiert so ein Ereignis. Da war Tom Cruise auf einmal der Durchgeknallte, der bei Oprah auf dem Sofa herumspringt, weil er eben alles, was er nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera macht, eben wirklich mit 150% durchdrücken will. Ne? Und Tom Cruise würde halt auch nie Äußerungen wie in Mel Gibson absondern. Dafür wäre der, selbst in Extremsituationen wäre der trotzdem so, weißt du, so ständig smiling und cool. Ja, so aber du merkst, der hat es auch vorher zu eben 150-200% durchgedacht und dann wird eben durchgelächelt durch alles. Ja, aber kennt ihr dieses Video, wo Tom Cruise mit diesem Mikrofon bespritzt wird? Ja. das ist, finde ich, zeigt ganz gut, weil es ja auch eine der Prinzipien ist von Scientology, dass man immer, immer fröhlich und freundlich anderen Leuten gegenüber ist und auch sich selbst, weil es gibt ja keine schlechten Gedanken und so. Das ist ja alles, gibt genau, ja alles nicht. Genau, und Psychiater sind auch nutzlos. Und ja, ist alles Quatsch natürlich. Also da gibt es eine andere Form von Problem auf der Tetralebene oder was weiß ich, wenn man mies gelaunt ist oder ja, Depressionen genau, hat. Ja, meine oder, Tetaner haben sich schlafen gelegt. Ja, oder? Ungefähr so. Wir dürfen es jetzt auch nicht, wir wollen es jetzt auch nicht verhohnepiepeln, aber wir haben offen gesagt auch keine richtige Ahnung davon und das ist auch gut so. Ja. Was ich sagen wollte, habe ich jetzt vergessen. Aber nein, das Video mit der Blume, mit dem Mikro, wo er angespritzt wurde. Ja, genau, da sieht man ganz gut, wie so jemand, der sich so krass unter Kontrolle hat, in einer Situation reagiert, wo er eigentlich abgefuckt ist. Und das ist beängstigend, weil der wird bespritzt mit diesem Ding. Kennst du es, Gregor? Nee, ich habe es nicht gesagt, aber du hast mir davon erzählt. Ja, genau. Und ich kann es mir eigentlich sehr lebhaft vorstellen. Erzähl es aber bitte nochmal. Ich beschreibe es nochmal kurz. Also das ist wohl so ein Running Gag am roten Teppich, dass es ein Mikrofon gibt, wo Wasser rauskommt. Ich weiß nicht, wie man das auf YouTube findet, aber es ist mit ein bisschen Recherche, kann man es rauskriegen. Und er wird halt bespritzt mitten in einem langen Antwortsatz von ihm. Und das ist halt eigentlich der Gag. Ich meine, er ist lange genug in Hollywood, dass er weiß, der weiß wahrscheinlich, dass es dieses Mikrofon sogar gibt oder so, aber in diesem Moment ist er einfach so weiter am Lächeln, aber du merkst, Alter, der ist richtig pisst jetzt und fragt aber auch noch so ganz komisch, so, ja, warum machst du das jetzt? Und das ist wirklich, nein, das ist einfach nicht cool, nein, bitte geh jetzt nicht und so, nee, in meinem Ernst, du musst dir das kurz anhören. Und ist so unglaublich freundlich, ja, so dass man denkt, das ist so nicht normal, dass er auch den Gag überhaupt nicht rafft. Ich meine, das eskaliert auf einer freundlichen Ebene, ja, es eskaliert wirklich auf einer freundlichen Ebene, das denkst du jetzt, ist ja gut, ja, mein Gott, okay, Entschuldigung, ja. Und ich weiß nicht, ist Humor auch verboten bei Scientology? Kann es sein, dass dann okay, dann... Ich glaube, Humor ist dann auch eine geistige Störung, die es ja per se nicht gibt, deshalb... Ja, also gibt es keinen Humor. Wahrscheinlich, laut Scientology. Ja, solche Momente, wo du dann merkst, dass die Fassade von dem Schauspieler, boah, das hast du ja auch zuletzt mit Will Smith, ne, der in Cannes von einem Reporter dort auf den Mund geküsst wurde und der erstmal das war aber auch eine... Ja. Ne, wo er dann für einen Moment dann seine Kontenance so verloren hat, bevor er wieder zum witzelnden Will Smith wieder zurückgekehrt ist. Hast du das gesehen, mal, Daniel? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, doch. Nee, das ist auch ein bisschen creepy, aber ich meine, das ist vielleicht, ja, vielleicht hat er da nicht so den Bock drauf. Nee, das auch klar, das, aber wo du... Berührung ist wieder was anderes. Du hast auch, ja deutlich gemerkt, wo dann die ganze Kontenance und dieses ganze aufgebaute Persona, die ein Schauspieler dann vor sich hält, wo die dann fallen gelassen würde. Und ich nehme Will Smith ab, dass er eigentlich der witzelnde und auch entspannte Kerl ist oder so. Ja. Aber da war er richtig wütend. Ne? Und dann hat er gemerkt, okay, nee, Moment, ich muss mich fassen. Und das beantwortet deine Frage, inwieweit Will Smith unter Tom Cruise ist in Scientology. Weil, weißt du, Tom Cruise hat das mehr drauf. Also Tom Cruise drauf, hat schon raus, ne? Der hat es deutlich mehr raus als ein Will Smith. Weißt du, das meine ich. Ich glaube, Will Smith ist eher einer, der das so ein bisschen mehr so wie eine Lifestyle-Sekte noch ein bisschen sieht. Oder weißt du, so ein bisschen einfach mal das Gute mitnimmt. Ihm ist ja auch nichts vorzuweisen. Irgendwas muss ja attraktiv dran sein, dass die Schauspieler da sind. Und ich mag Will Smith. Ich will, dass der eigentlich ein normaler, cooler Typ ist. Aber ich habe die Befürchtung. Ja, nicht so sehr, beziehungsweise er schafft es ja doch irgendwie, sich immer auch pressemäßig so fern davon zu halten, dass die beiden Begriffe miteinander fallen. Also klar, sagt man mal, ja, er ist da drin, aber... Du wirst, ich sag mal, in keine Ahnung, in den Artikeln verglichen mit denen von Tom Cruise, ist die Häufigkeit, in der das in Verbindung gebracht wird, glaube ich. Ja, Tom Cruise überstrahlt natürlich alles. Wenn du denkst automatisch ein bisschen an Scientology mit, wenn jetzt abseits vom Film über Tom Cruise gesprochen wird und diese kleine, leichte persönliche Enttäuschung ein bisschen, wenn du der Ideologie von Scientology du dich nicht verschreist und du dann hörst, was der Schauspieler auch. Och Mann, hier, Jason Lee, den fand ich doch so lustig in My Name Is Earl. Der ist auch Scientologe. Das hat mich tatsächlich auch getroffen, auch weil ich irgendwie die Message von My Name Is Earl ja irgendwie da ein bisschen sogar konträr geht, glaube ich, zu dem, was eine Sekte sagt. Also genau, Karma, also was hat denn Karma mit Scientology zu tun? Gar nichts. Weißt du, weil die Scientology hat ja die Finger auch so ein bisschen in den Aufträgen der Leute drin, in den Serien und Filmen, die sie machen. Ja, natürlich, das ist ja alles wahrscheinlich alles miteinander verwandelt. Genau, also siehe Isaac Hayes. Isaac Hayes, ja. Wie das gehandhabt wurde. So eine Folge von South Park über Scientology, bam, der Typ ist raus. Und South Park kann gar nichts machen dagegen, ja. Und dann verarschen sie es kurz und dann ist gut, ja. Also, und das war für ihn mit Sicherheit die Hauptrolle, die er da hatte. Also ja, er hatte ja, nicht noch anderen Kram. Er war, glaube ich, da ja schon für einige Zeit, ja, er war für einige Zeit schon raus, weil er hat ja einen Schlaganfall da erlitten und hatte dann deshalb nicht mehr mitgemacht und ist dann irgendwie so ein, zwei Jahre danach verstorben, nachdem sie die Folge dort gemacht haben. Aber okay, das wusste ich tatsächlich aber nicht. Das ja, ändert es natürlich er hat, ein bisschen. Er hat quasi, also ich glaube, die offizielle Seite war, dass er über seinen Manager hat verlauten lassen, dass er das gar nicht toll findet, was die jetzt mit Scientology anstellen, und er selber konnte sich nicht zu Wort melden, weil er eben Schlaganfall erlitten hat. Und aber der Manager weiß ganz genau, was er gesagt hätte, und das war, glaube ich, die offizielle Doktrin, die übrig geblieben ist. Und da haben sich auch hier Matt und Trey von die South Park-Macher auch, so wie es dann zu Ende gegangen ist mit der Geschichte, da hatten die gemerkt, dass Scientology sich dazwischen geschaltet hat, was es angeht. So kam es rüber. Gut, da vielleicht war aber tatsächlich einfach dann der Schlaganfall. Ich denke, da kann man nicht mehr so gut sprechen. Es kann sein, ja. Und ich weiß nicht, ob Schlaganfälle laut Scientology, das bin ich auch nicht sicher. Ich bin so weit. Ich weiß nicht, das ist wirklich, wir wollen ja echt niemanden, aber das ist wirklich, ja. Nein. Es ist verlockend. Wir werden auf das Thema, wenn es dann entsprechend zu dem Film oder sowas dann oder zu der Geschichte drumherum passt, wahrscheinlich wieder darauf zurückkehren. Aber lass uns einmal kurz dann durchgehen. Schon wieder total weit weg von mir. Dem ja, eigentlich. Nee, es musste ja einmal raus über Tom Cruise. Sonst warte, wann kommt denn das? Und wenn wir einen kompletten ohne Scientology gemacht hätten, Cast, sag ich dir, was ist das denn? Ja, es liegt ja auf der Zunge. Wir müssen wirklich, ich finde es gut, dass wir vorher drüber reden und den Klotz einmal so den Berg hochrollen. Er ist weg. Wir finden es nicht cool und ja. Ja, jetzt, aber lass uns echt auf die Filme jetzt konzentrieren. Eben. Genau. So ein bisschen noch später vielleicht mal über ein Ausblick, was mit Tom Cruise passiert. Es wird ja, einige Filme sind ja untrennbar mit den eigentlichen Lebensereignissen von Tom Cruise dort verbunden, je nachdem, welche Schauspielerin er mal wieder geheiratet hat oder wo er in der Promotion dann mal wieder komplett vom Leder gezogen hat, werden wir wieder darauf zurückgehen. Aber das, was alles dann immer wieder zentriert, sind natürlich die Filme. Und ich habe mich in Vorbereitung für diesen Cast mir mal eine unautorisierte Biografie als Audiobuch besorgt. Das sind die besten. Das sind die allerbesten, obwohl so, ich habe da reingehört in so das erste Fünftel, was sich mit der Jugend und dem Aufwachsen von Tom Cruise beschäftigt hat. Oh. So unautorisiert klang die nämlich nicht, weil die war sehr gefärbt, so von wie, Thomas Cruise Mayposer der Dritte, das ist nämlich sein kompletter Name, war geboren als junger Sohn und so weiter. Das klang alles sehr so, als ob man gerade über Gandhi oder sowas sehr positiv gefärbt und dann auch natürlich seine negativen Eigenschaften in das Licht gerückt, als ob es Sachen sind, die ihn stärker gemacht haben in seinem Leben. Ne, welche negativen Sachen gab es denn da? Tom Cruise, geboren natürlich, wenn man es dann ableiten kann, 3. Juli 1962, jetzt wo er 50 geworden ist. Geboren am 3. Juli oder was? Er ist geboren am 3. Juli tatsächlich. Ja, wie meine Mama übrigens auch, deshalb... am 3. Juli ist er geboren als eines von vier Kindern und er hat obwohl er ein charismatischer Bengel schon damals gewesen ist und sich schon dem Schauspiel so verschrieben hat, hat er doch eine eher schwierige Kindheit, der eher ein schlechtes Verhältnis zum Vater, wurde vom Vater verprügelt und die Mutter hat dann Sack und Pack die Kinder dann geholt und hat den Vater verlassen, ohne dass der was merkt irgendwann mal. Jetzt haben wir uns mit Daniel noch vorhin drüber unterhalten, aber laut der Biografie litt Tom Cruise und leidet immer noch an Dyslexie. Er kann nicht richtig lesen, er kann die Worte nicht richtig dann auseinanderfassen. Wie ist das behandelbar? Kann man das behandeln? Eigentlich schon, oder? Ich glaube, es ist wahrscheinlich behandelbar. Jetzt müssen wir alle zurückdenken an die Folge von Bill Cosby Show, wo Theo das hatte, glaube ich. Ja, weil ich denke, das ist ja eher so ein, das ist eher so, man kann lernen, damit umzugehen, oder ich weiß nicht genau. Ja, Dyslexie. Hat er nicht das Problem irgendwie, dass er die Buchstaben einfach nur vertauscht? Naja, laut der Bio, also ich kenne jetzt die genaue Diagnose von Dyslexie auch nicht, aber es ist eben eine Lese- und Schreibschwäche. Ne, ob es jetzt da ist, dass er die Buchstaben, wenn er sie auf dem Blatt Papier es nicht so zusammenordnen kann, dass da ein Wort daraus wird. In der Biografie haben sie es dann so zugeschrieben, dass er wegen der Dyslexie natürlich entsprechend wütend und sauer war und das auch ein bisschen nach außen dann getragen hat. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass einen das wütend macht, wenn man merkt, irgendwas ist anders. Und wenn man 1,20 Meter groß ist damals in der Highschool wahrscheinlich, dass da das auch nochmal dazu gekommen ist. Aber er hatte eben dann unter seinem Vater zu leiden, unter der Dyslexie, war aber auch ein sehr weltoffener Mensch, ist schon als Kind und man hat schon gesehen eben, dass er sich dem Schauspiel verschreiben will und hat sich dann auch mit relativ jungen Jahren, dann schon mit so 16, 17 dann bei einer Schauspielschule irgendwie eingeschrieben oder dort gelernt. Er wollte doch eigentlich Priester werden erstmal, oder? Das ist, glaube ich, auch noch irgendwo in der Vita gewesen. Er hat, glaube ich, geplant, dann mal katholischer Priester zu werden. Das passt ja perfekt alles. Der wollte eigentlich katholischer Priester. Das ist ja, als er schon damals an seine Vita gedacht hätte, so Ja, was passt denn später gut? Nein, also ich unterstelle ihm das nicht, aber es ist wirklich faszinierend. Ja, oder hat sich als kleiner Junge schon mit katholischen Priestern abgegeben. Oh, jetzt aber. Oh. Naja, um da mal jetzt wieder das Fass haben wir ja auch nicht aufgemacht. Du willst jetzt original in einem Cast Tom Cruise beleidigen, Scientology und die katholische Kirche. Das ist einfach too much. Der wird gebannt. Ja, das ist mein Hass-Bingo sozusagen. Ja. Ich habe dann alle Punkte dann auf und dann werde ich zu Recht des Landes verwiesen. Dann müssen wir auch noch über den Euro reden und weiß ich, über die rechte Szene, was weiß ich. Ich nichts verstehe, nicht Ausländer. Gibt es deutsche prominente Scientologen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, ja. Dr. Google wird eine Antwort wissen. Du kannst es ja mal recherchieren. Wir lassen uns aber dann mal zu den Filmen gehen. Also er wollte Priester werden, ist es nicht. Noch Steine in den Weg gelegt werden oder so. Er wollte Priester werden, ist es letztendlich nicht geworden und hat sich dann seiner Leidenschaft, dem Film, Funk und Fernsehen, dann zugewandt. Ich habe hier eine Liste gerade vor Augen, wo natürlich ich als ersten Film von ihm immer Risky Business, aka lockere Geschäfte im Koffer, aber er hat vorher ja durchaus auch andere Filme gedreht und auch tatsächlich Filme, die ich geschaut habe. Hier als erster Film aufgeführt ist 1981 Endless Love, Endlose Liebe, aber ich habe das schon mal gehört, es gibt ja so einen Song, hier Diana Ross oder sowas, My Endless Love. Aus den 80ern. Gott. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so Filmmusik, die dazu gehört. Ist das nicht das, was er bei Happy Gilmore irgendwie mit der Tussi da beim Rendezvous singt? Das ist es wahrscheinlich. Ja, es ist, also als Song kenne ich das, aber als Film sagt es mir nicht unbedingt was. Das ist wahrscheinlich eh eine kleine Rolle gewesen. Eine bisschen größere Rolle, auch wenn nicht ganz groß. Hatte dann 1980 aber in einem Film gespielt, den ich damals gesehen habe, also nicht zum Release, sondern als Kind gesehen habe und auch ziemlich gut fand. Die Kadetten von Bunker Hill, auch Tabs genannt im Original. Willst du kurz was drüber erzählen, Daniel? Oh, ich habe nicht mehr alles auf dem Schirm. Ich weiß, den habe ich damals gehen können, weil das Privatfernsehen Filme mal eingekauft hat. Oh, hat Leo Kirch mal wieder sein Paket da? Nee, das war zu diesen Zeiten, glaube ich, als Sat.1 richtig die Offensive gestartet hat. Ja, der hätte jetzt weiterreden müssen. Ja, ich weiß nicht. Ich erkenne den nicht. Welcher deutsche Scientologe soll das sein? Franz Rampelmann. Das ist, also wenn ihr wegen dem Nachnamen lacht, also ich musste nicht lachen. Aus der Lindenstraße. Nein, das sind die Tetaner, die sich freuen in mir. Ja, das. Lindenstraße. Oh, Lindenstraße bin ich schon lange Jahre raus. Ja. Ja. Aber das ist der einzige bekannte deutsche prominente Scientologe. Aber da sieht man, glaube ich, auch dass das Ansehen von Scientology hier in Deutschland verglichen mit den USA. Weil es wird wahrscheinlich wesentlich mehr geben, nur hier kannst du ja nicht an die Öffentlichkeit wirklich damit. Nee, hier ist doch trockener Boden trotzdem. Außerdem haben wir andere Sekten auch. Wir haben ja noch irgendwie Zeugen Jehovas oder so und ja, noch anderen Kram. Genau, Mormonen. Borussia Dortmund. Und die Mormonen, nein, die haben wir hier nicht. Gibt es hier auch Mormonen? Wir haben Mormonen hier. Natürlich. Echt? Das ist ja interessant. Frag meine die drei dürfen Frauen. Auch ganz viele Frauen haben und so, oder? Das ist die einzige Sache, dass, wenn das Regel 1 ist, Mormonen dürfen sehr viele Frauen haben, bin ich verkauft, sage ich mal. Ey, wenn es der Präsident, der möglicherweise Präsident werden würde, der USA auch Mormone ist, dann... Ist bei USA? Ja, okay, ja. Ich verstehe. Ja. Kadetten von Bunker Hill. Entschuldigung, du warst... Es wurden Filme eingekauft und da war Kadetten von Bunker Hill mit drunter, der dann ausgestrahlt wurde. Sat.1 hat doch damals irgendwie als einer der ersten Sender richtig geile Filme gebracht. Star Wars und all so ein Scheiß. Zum Filmfilm. Ja, genau. Das war vor dem Filmfilm. Wo man sich echt gefreut hat, dass endlich mal Hollywood-Kino irgendwie so... Was hast du vorher dann irgendwie auf dem Öffentlich-Rechtlichen gesehen? Nichts. Ja. Und da im Rahmen dieser ganzen Offensive hatten die auch Kadetten von Bunker Hill irgendwie eingekauft. Eingekauft, ja. Und dann, weiß ich noch, stand dick fett in der TV-Spielfilm irgendwie Tagestipp oder sonst irgendwas. Ah, geil, so schön. Und dann habe ich gedacht, muss ich aufnehmen. Habe ich aufgenommen auf VHS-Kassette und habe mir den Film angeguckt. Und ich war echt hellauf begeistert. Fand ich cool. Habe ich, glaube ich, auch tatsächlich gemacht, auch immer aus der TV-Spielfilm schon. Die Handlung kann ich nur noch grob zusammengeben. Ich weiß, es geht halt um eine Kadettenschule, der Army. Ja. Mhm. Und irgendwas läuft schief. Der Chef der ganzen Geschichte, der ist George C. Scott. Genau, auch Patton. Was schon mal sehr geil ist eigentlich, ja, weil es halt immer wieder der typische harte Hund Patton Scott ist. George C. Scott ist untrennbar verbunden mit wirklich dem General, Filmgeneral. Er ist der Filmgeneral eigentlich. Ja. Und der baut halt irgendeine Scheiße, woraufhin die ganzen Kadetten bzw. die höheren Offiziere sogar beschließen, irgendwie zu revoltieren und diese Kaserne für sich zu besetzen. Genau. Damit du dann halt die richtigen Truppen auf den Plan rufen. Ja, er ist, glaube ich, diese Kadettenschule, George C. Scott oder hier dann als General, hat seine Ideologie, wie man sich im Militär verhalten sollte, Loyalität, Freude, also hier Kameradschaft und sowas über allem gestellt. Und der war dann verwickelt, ich glaube, mit seiner Waffe wurde irgendeiner der normalen Menschen, also der nicht zum Militär gehörte, bei irgendeinem Außending oder sowas dort dann umgebracht und er musste deswegen dann abtreten, weil mit seiner Waffe einer erschossen wurde, die ihm einer entrissen hat kurz vorher. Ah, okay. Irgendwie sowas ist es gewesen. Aber diese Kadettenschule hätte auch geschlossen werden sollen. Genau, ja. Und da wollten die sich irgendwie auch dann... Ja, auf jeden Fall haben das hier, das quasi ihr Idol, der General, da abtreten sollte, haben sich die, die Kadetten damit nicht zufrieden geben wollen und haben quasi Revolte dann angeführt. Die sind effektiv desertiert und haben gesagt, okay, wir bunkern uns jetzt ein in der Militärschule, wir nehmen alle Waffen raus und werden hier nicht vom Fleck weilen, bis wieder unser General wieder hier mit... wieder dazu, eingestellt ist. Wieder eingestellt wird. Ja, okay. Was zur Folge aber, glaube ich, hatte der General, ist währenddessen gestorben, weil er irgendwie im Krankenhaus lag nach dem Unfall. Einen Schlaganfall erlitten hatte wegen dieser ganzen Scheiße und du trotzdem aber diese aufgescheuchte Meute an jungen, sehr eindrucksfähigen Soldaten dort hast, die ja denken, wir halten zusammen, das sind die idealen Werte, die uns wiedergegeben wurde, aber im Endeffekt dort eine Geiselnahme dann hatten oder eine Belagerung, ja, genau. Also, na, Tom Cruise hat dort einen der... etwas höherrangigen, glaube ich, gespielt. Der war sogar ein richtiger Fanatiker. Ich glaube, Tom Cruise war da der Kriegstreiber. Tom Cruise war auch beteiligt an, wenn dort mal eine Knarre losgegangen ist oder sowas, dann hat Tom Cruise sie wahrscheinlich abgefeuert dort in den Sachen mit dort beteiligt. Der Highsporn. Der sich da richtig reingesteigert hat. Und ich glaube, er hat sogar am Ende so ein richtig dramatisches Finale irgendwie noch hingelegt. Es kann sein. Ich glaube, er ist erschossen worden oder so, wenn ich mich nicht richtig irre. Als einer der wenigen Tod. Ja, eine der ersten Filmrollen und eine der ersten Filmtode. Er wirft da garantiert aber auch so theatralisch auch die Arme nach oben noch wie ein Platoon. Auch ansonsten prominente besetzte Geschichte jetzt. Also da haben viele Jungstars ja mitgespielt. Sean Penn war irgendwie noch mit dabei. Ja, Sean Penn. Reden jetzt eigentlich nur, Entschuldigung, ich kenne den Film jetzt nicht. Welcher war es? Die Kadetten von Bunker Hill. Und wie heißt der auf Englisch? Weil ich wollte Tabs. Tabs heißt Tabs, ja. Aber davor war doch noch Endless Love. Ja, genau, den haben wir gerade schon abgehakt. Ja? Das Einzige, was ich über sagen nicht. Kann. Ich kenne beide nicht. Das Einzige, was ich über Endless Love sagen kann, es gibt auf YouTube gibt es doch irgendwie. Stimmt, das war's. Ja. Ich habe eindeutig. Ja, Internet lenkt einen noch ab. Ich habe versucht, euch zu unterstützen. Dabei habe ich zwei Filme natürlich. Verpasst. Nein, einen hast du verpasst, aber dafür haben bei wir jetzt. Tabs wusste ich dann nicht, welcher Film war das? Ja, Willi Schlotzmeier, den Scientologen aus der Lindenstraße. Willi Schlotzmeier, ja, der. Also, prominente Besetzung: Sean Penn mit dabei gewesen als einer der. Kann es sein? Ich muss mal kurz gucken, ob der denn hier mit dabei ist. Also, George C. Scott wussten wir ja, klar. Mal gucken, Sean Penn war auch mit dabei. Was haben wir denn hier stehen? Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihr den mal an, der ist gut. Ich sehe ihn gerade, ich gucke mir gerade alles dazu an. Oh, hier, wie ist er nochmal bei Robocop? Bodecker? Nein, der... Bodecker? Bodecker war hier der Typ von 70er Jahre, der große Obermufti. Von der OCP, der Chef. Dick. Und der auch bei Total Recall dann der Böse gewesen ist. Der hat auch mitgespielt, der Ronnie Cox, als Oberst Kirby. Ah, okay. Timothy Hutton war dort mit dabei und die anderen Namen sahen mir nicht so viel. Giancarlo Esposito. der ist mir leider nicht ganz bekannt. Oder Billy Van Zandt mit dem Z. Aber ey, Sean Penn und Tom Cruise zusammen auf der Leinwand dort gewesen und eine frühe Rolle, eine kleine Rolle, aber ich habe ihn seit Jahren zwar nicht mehr gesehen, ich fand den Film damals sehr gut, also er hat mich sehr gut unterhalten, auf der Art, der war eben einer der guten dramatischen Filme, den ich als Kind auch gern geschaut habe. Aber jetzt mal erstaunlich, ich meine, guck mal, Sean Penn hat es sich ja eigentlich auch nicht wirklich leicht gemacht in seiner Karriere irgendwie, also ich meine, der ist ja auch überall angeeckt, wo es nur ging und hat dann noch diesen Madonna, diese Heirat da hinter sich gebracht, so, weißt du. Also, und wie ist der Film mit den beiden nochmal, der dieser richtig schlechte, wo die dann Madonna war die Femme Fatale mit Sean Penn irgendwie. Madonna-Filme, ich kenne Dick Tracy, das war und der war nicht mal so gut. Der war nicht so gut. Aber ja, Sean Penn auch. Also schon respektabel gemacht für die Zeit, muss man mal sagen. Ja, ist okay, so ein bisschen. Aber warum jetzt Madonna? Ach, Sean Penn, ja. Und ich meine, guck mal, sie sind beide mittlerweile echte, fette, monströse Größen in Hollywood. Ja, ja, Qualität. Jeder auf seine Art und Weise so und trotz, also obwohl jeder seinen eigenen Weg gegangen ist, die vielleicht Karriere oder ja, was von der Aura irgendwie immer wieder eingerissen haben. Mhm. Sean Penn ist ja auch mehr gestartet, ein bisschen zwar solche Rollen, aber auch so komische, hier Fast Times at Richmond High, wie ist der in Deutsch? Oh, der hat so einen ganz bescheuerten Titel. Auch irgendwas mit das total verrückte Gummiboot oder irgendwas. Wahrscheinlich hieß er. Ganz ehrlich, aber auch einer der klassischen Highschool-Filme damals in den 80ern gewesen. Und im Gegensatz zu Tom Cruise hat natürlich Sean Penn dann, der hat seine Wandlung zum jemanden, der wirklich Oscars mit Regelmäßigkeit abholen kann, dann dort gemacht. Also sein ganzes 90er-Auftreten. Ja, aber es ist ja nicht so, dass Tom Cruise nicht auch dahin wollte. Er natürlich hat ja die Rollen gesucht. Ja, da in dem Punkt jetzt natürlich noch nicht, nee, Anfang also der 80er, aber das ist ganz normal, glaube ich, ob du als Spaßmacher wie ein Jim Carrey oder sowas angefangen hast oder als die coole Teenager-Ikone der 80er, die Tom Cruise gewesen ist, irgendwann willst du auch dann zeigen, dass du mehr Range hast, mehr schauspielerisches Talent und dann wird es eben in die Richtung dann dort gegangen. Da werden wir bei Tom Cruise aber auch früh genug drauf zu sprechen kommen. Jetzt kommen also schon lockere Geschäfte, oder? Nein, eine kleine Rolle noch mitgespielt in The Outsider. Oh, ja. 1983. Aber rivalisierende Gangs in den 60ern? Ja. Aber da ist er leider auch nicht so präsent. Da ist halt Ralph Macchio hier, Karate Kid. Mhm. Und Matt Dillon sind da die. Genau, und hier noch, glaube ich. Und C. Thomas Howell, das sind so die drei Hauptkernfiguren irgendwie. Ja, ein Darm. Ja, hab ich früher gern geguckt, aber mittlerweile, wenn man den jetzt mittlerweile guckt, dann ist der, glaube ich, ein sehr abgeschmackt und irgendwie sehr stilistisch, was irgendwie. Wahrscheinlich. Also ich hatte da muss ich leider auch wieder an meine Posterwand im Kinderzimmer dann zurückdenken. Da gab es dieses tolle Outsider-Poster. Ah, wo sie alle so nebeneinander stehen, oder? Nein. Ich hatte deins, da war mit Dylan und der hat, glaube ich, Kylie Minogue gerade so abgeknutscht oder irgendwie so. Ah, okay. Na, also ganz, ganz leidenschaftlich mit seiner Pomade im Haar und was auch immer dort gewesen ist, aber als Tom Cruise-Film habe ich den natürlich nicht wirklich in Erinnerung und so genau weiß ich auch nicht mehr, was dort alles passiert und ist. Ich muss auch mal sagen, klar, Coppola wollte mit diesem Film ein bisschen was anderes ausdrücken oder beziehungsweise aussagen als jetzt die Filme, die ich jetzt nennen werde, aber ja. Ich fand so als Gangfilm gesehen, fand ich halt The Warriors oder Wanderers ja. Aber viel geiler. Ja. Das ist schon ein anderer Schnack natürlich ja, gewesen. The Warriors ist auch zu Recht dann der Film eher, der einem im Gedächtnis geblieben ist. Wieso muss ich jetzt an Rumblefish denken? Der war auch ein bisschen so gelagert. Das war auch Mickey Rourke, wenn ich mich nicht irre. Yep. No? Yep. Ja, aber dann im Mickey Rourke Cast. Springen die auch immer durcheinander. Rumblefish, Drugstore Cowboy, all diese ganzen Independent-Anfänge von den Jungs. Da komme ich echt ein bisschen manchmal durcheinander. Das waren eben die 80er, die Nachwirkungen der 70er, die in die 80er nochmal reingehen. Straße in Flammen zum Beispiel auch. Zum Beispiel. Geil. Zum Beispiel. Geil. Ach, der war auch super. 83, auch eine kleine Rolle in Die Aufreißer von der Highschool. Sag mir jetzt nichts. Auf Englisch Losing It. Soll ich kurz vorlesen? Plot Summary. Von Die Aufreißer von der Highschool? Ja, also ja. Vier Teenager aus Los Angeles sind hier auf dem Weg nach Tijuana, Mexiko. Und zwar Dave Woody Spider und Daves Bruder Wendell. Dave Spider und Woody wollen ihre Jungfräulichkeit verlieren, aber Wendell will unbedingt Feuerwerk kaufen. Also Kracher und Feuerwerk. Und wer ist Tom Cruise? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ja. Du darfst dich so fragen. Es gab doch mal eine englische oder ein US-Remake von Eis am Stiel, glaube ich, das dort auch einigermaßen eingeschlagen hat. Also wir kennen ja noch die High-Quality-Werke mit Zachi Neu. Es gibt was anderes außer Eis am Stiel. Es gibt tatsächlich eine US-Variante von Eis am Stiel, echt? Die auch, ich habe des Öfteren dann davon gehört, weil das ikonische Ende vom ersten Eis am Stiel, wo der Typ eben nicht die Tussi bekommt. Na, er hat sich auch beschissen angestellt, muss man genau, dazu sagen. Genau. Das war ja das was das Besondere an einem der voll der Arsch gewesen ist. Und das haben sie, glaube ich, dann nachgestellt. Vielleicht kann das ja der Film sein, weil der klingt ein bisschen danach, dass sie, ja, die wollen ihre Jungfräulichkeit verlieren, aber ja, der eine will dann Eis respektive Feuerwerke haben in Tijuana. Also ich habe gerade nachgeguckt, Tom Cruise war einer, der gerne eine Prostituierte oder etwas Ähnliches gehabt hätte. Oh, sehr schön, super Überleitung. Wirklich? Ja. Okay, dann mach doch direkt weiter, weil ich weiß nicht, was du meinst. Apropos Prostituierte. Oh, jetzt kommt. Die erste richtige große Hauptrolle von Tom Cruise 1983, Lockere Geschäfte, Risky Business. Okay. Ja, was dachtest du denn? Nee, die erste große Hauptrolle. Dazwischen war auch noch All the Right Moves. War das dazwischen nicht danach? Nee, egal, komm, den überspringen wir. Klingt nach einem Tanzfilm. Ja. Nein, komm, aber der hat auch nur 17 Millionen eingespielt. Ist auch auf Deutsch der richtige Dreh, aber der ist bei mir hier. Ach, das ist der Footballfilm, oder? Ja, der Footballfilm, okay. Das ist All the Right Moves, aber das ist der Tanzfilm. Das ist so, also das ist so diese typische Blaupause eines anfänglichen Tom Cruise-Films. Tom Cruise wird eingeführt. Aussieht. Eingeführt als irgendjemand, der es richtig drauf hat, der richtig geil irgendwo ist und nur noch ein bisschen fein geschliffen werden muss, aber so ein Dickschädel ist, dass er es nicht zulassen will. dann fällt er gehörig auf die Schnauze und dann zeigt er Reue, bumm. Written by Michael Caine. Vielleicht ist es nicht, kennt ihn nicht, vielleicht ist, nicht ein anderer, vielleicht ist es ein anderer Michael Caine. Und nicht, ja, okay, das kann sein. Nicht hat Michael, Alfred. Hat der oder, C oder K? Also mit C schreibt man den. C. Oh, ja. Okay, vergessen wir Michael Caine, er ist unwichtig. Ja, aber du hast absolut recht, Daniel, das ist tatsächlich die Blaupause des klassischen 80er-Jahre Tom Cruise Films, dass er wirklich auch wieder Highsporn. Ne? Ja. Ein Highsporn, der eigentlich so gut und so talentiert und einzigartig ist, dass er es drauf hat, aber dann wegen was auch immer dann den Fokus verliert und irgendwas passiert, traurig, aber er fängt sich im letzten Moment und holt sich dann die Sachen bei. Der richtige Dreh oder All the Right Moves als Footballfilm ist er, glaube ich, er will zum College, ist ein Highschool-Footballspieler, macht dann aber irgendwie irgendeinen Stress mit seinem Trainer. Stress mit dem Trainer, wird aus der Mannschaft und rausgeworfen dann, und alles, keine Uni für ihn haben. Genau. Seine Freundin trennt sich von ihm, Rot-Weiß-Essen steigt ab, keine Ahnung. Also alles aber weil er einmal in einer Situation irgendwie Integrität gezeigt hat oder sowas, kommt zum Ende dann doch. Und er lernt was fürs Leben, was aus ihm und automatisch dann auch der Welt um ihn drumherum einen besseren Menschen gemacht hat. Und wäre beide Eisenarbeiter geworden oder sowas. Ja. Eisenarbeiter. Ich werde Eisenarbeiter. Wenn er gewusst hätte, dass die komplette Stahlindustrie schwul ist, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Ja. Jetzt da, ist es das erste Unterbewusste. Stahlarbeiter. Ja, da ist es. Achso, du bist jetzt... Ach so. Der Ian ist auch der Meinung, dass die Filmografie von Tom Cruise sich wie so ein Outing liest. Also, aber ich mein Gott, lass dem... Hilfeschreie. Aber warum? Unterbewusste. Ja, ein Outing durch 100 Millionen Dollar Filme die ganze Zeit immer. Rette Tom Cruise davor, dass er zum Stahlarbeiter wird. Ja. Schickt ihn an die Spitze Hollywoods. Ja, aber hier, wir haben der richtige Dreh nochmal hier kurz reingeschoben. Lockere Geschäfte. Apropos... Den. Die Szene, die tausendfach parodiert wurde, auch zuletzt habe ich die nochmal rausgesucht für den Rocksmith-Beitrag mit Heidi Klum als TV-Werbung für Guitar Hero zum Beispiel. Ey, und jetzt erste Kredit an Tom Cruise. Sie war wirklich improvisiert. Ja, tatsächlich. Das war alles nur locker irgendwo festgehalten, aber ich habe das mal irgendwann in so einer Doku über Tom Cruise wurde das aufgegriffen. Das hat er wirklich sich alles da selbst ausgedacht. Du weißt, welche Szene wir meinen, Simon? Nee, ich versuche gerade. Also, ich habe den gesehen, da bin ich mir sicher, aber ich habe auch wirklich nicht jeden der alten Fassung, Filme. Die Eltern hauen ab. 20 Jahre her. Die Eltern hauen ab, er stellt sich doof an und muss halt, sieht sich gezwungen, das Elternhaus als Puff zu vermieten. Ja. Ja, und dann, blablabla, typische Klamauk. 80er Jahre Highschool. Ey, vielleicht habe ich den wirklich sogar tatsächlich nicht gesehen. Ich denke, eigentlich müsste ich den gesehen haben, aber... Er ist wahrscheinlich ein bisschen austauschbar mit den ganzen anderen Highschool. Aber er hat zwei ikonische... Lisa, jetzt. Bisschen, ja, nur nicht so geil. Aber er hat zwei ikonische Szenen. Das sind halt einmal sein Unterhosen-Dance zu diesem Rocklied. That's an old time rock. Da, natürlich, den kennt man. Ja, genau. Okay, das, din. Und dann rutscht er rein mit dem Rücken. Das war bei Alf, bei Scrubs, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja. Und wie er dann am Ende dieses blöde, beschissene Kristallei fängt von was der Mutter. Vom Wagen dann runterfällt. Was die Tussi vom Wagen schmeißt. Zuhälter der Nutten, die sich Tom Cruise dann rangeholt hat, hat das Kristall-Fabergé-Ei der Mutter geklaut, was von einem Truck runterfällt oder was auch immer es gewesen ist. Wo hast du das Fabergé-Ei her? Ist vom Laster gefallen. Ja. Ein Satz, der in jeder Lebenslage weiterhilft. Ja, ist vom Laster gefallen. Ist doch klar. Ja, aber auch wenn es im großen Kontext eher eine typische 80er-Jahre Highschool-Komödie ist, Tom Cruise dort als Hauptrolle und auch als charismatischer Draufgänger, ne? Natürlich immer noch als Teenager dann dort gezeigt, der natürlich auch die Welt erstmal lernen muss. Es war eine Thematik, glaube ich, für die 80er, für die Staaten dann auch wirklich risky ein bisschen gewesen ist, so mit Zuhälterei und Nutten und Kokain. Alles. Ja, aber Kokain. Sowas funktioniert auch Kokain dann immer. Ja. Wir können Millionen. Das. Wir machen das. Wenn wir uns das vorstellen können, wird es auch wahr. Achso, Der amerikanische Traum. Ja. Ja, auch wenn es mit Koks und Nutten dann zu tun der hat. Der amerikanische Traum. Als ich gekommen bin nach Cincinnati, wollte ich immer haben, ja, Hausdrogen mit Nutten. Ja. Ganz viele Nutten. Aber riskiös, muss ich sagen, war nie so der Teenie-Film, den ich cool fand. Nee, tatsächlich auch. Ich habe den wahrscheinlich einmal gesehen, aber es ist jetzt nicht der, wo ich dann immer gesagt habe, oh, den fand ich sehr cool damals. Nee, also der war weit weg von dem John Cusack-Film. Ja, ich war eher der Ferris macht blau oder sowas zum oder, Beispiel. Oder hier, wie hieß er, der Durchstarter? Nee, ich weiß nicht mehr den deutschen Namen. Ach, Mann, wie heißt der mit John Cusack? Wo er die ganze Zeit im Pool da so halbtot rumtreibt. Wie ist der? Ah, scheiße. Auf jeden Fall ein besserer Film als... Ja, oder Breakfast Club halt, das waren auch meine... großartig, ja, alles von John Hughes, die komplette Filmpalette. Man kennt Risky Business eben wirklich heutzutage primär wegen dieser Szene mit dem Old-Time Rock'n'Roll und eben als so der Durchstarter von Tom Cruise. Ja, no? Ja. Hat Lazy, wenn ich hier das richtig lese, 98% auf Rotten Tomatoes. Wahrscheinlich so 3 Reviews oder sowas, ne? Hier steht, the film holds 98% Certified Fresh Rating. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. Rotten Tomatoes funktioniert ja... Vielleicht sind das die User. Ich weiß es nicht. Es kann sein. Es werden ja nur positive gegen negative Reviews gegenübergestellt. Und von 5 4 positiv sind, dann hast du auf einmal ein 80% Rating, ne, was nicht der klassischen Filmwertung dann wirklich entspricht. Also wenn wir da jetzt einen Account machen würden und Game One einbauen würden, ja, also dann so könnten wir es ganz hochbringen. Ein bisschen der Metacritic-Schlüssel. Es wird einfach alles zusammengeklatscht und irgendwie interpretiert. Ja, 4-5 Mal kann ich schon online gehen. Im besten Falle. Okay. Lockere Geschäfte 83, der richtige Dreh, wir hatten dann drüber gesprochen. 1985, ein Film, Ridley Scott. Ja. Ne? Einer, der ein bisschen untergeht in der Filmografie von Ridley Scott, warum auch immer, was mich wundert. Und auch von Tom Cruise. Aber Legende, Legend. Super. Ja, einer der, lass mich wieder dieses Wort auspacken, der quintessentiellen Fantasy-Filme der 80er, würde ich sagen. Das oder? Ist schon einer von denen, die ich gerne gesehen, also die ich gerne schon damals gesehen hätte und die man heute eigentlich als Sammlung so ein bisschen sich ruhig angucken kann. Ich muss auch sagen, ich habe den echt erst relativ spät irgendwie gesehen. Ja. Ich erzähle auf jeden Fall gerne mal wo, das ist eine interessante Geschichte, aber erstmal zum Film. Ich hab ihn erst... auch wirklich, glaube ich, nach dem ganzen Top Gun-Hype und all so ein Scheiß gesehen, glaube ich. Ich weiß immer noch, Sat.1 wahrscheinlich, habe ich und da habe ich mir gedacht, ey, Tom Cruise hat so einen coolen Film gemacht und keine Sau kennt den irgendwie. Ich kannte nur dieses Cover, ja, weil auf dem Cover, da war irgendwie auch dieser Teufel drauf. Und ich dachte immer, das wäre ein Zeichentrickfilm oder sonst irgendwie was. Tim Curry. Fantastisch. Das war, glaube ich, zum ersten Mal, dass ein Teufel so dargestellt wurde. Der sah richtig geil aus. Und also es war diese Hörnernummer, die war zum ersten Mal da. Habe ich nur gehört jetzt im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Diese visuelle Vorlage für alles von Horny bei Dungeon Keeper. Genau, alles, was danach kam, ist von dem Film angeblich inspiriert. Ich meine, ich bin jetzt nicht Teufel... Fan. Deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber habe ich mal gehört. Tim Curry Teufel-Fan. Ja, Tim Curry ist einer der wandelbarsten Schauspieler sowieso aus Amerikawesen. Von Frankenfurter über den Teufel bis hin zu S, dem Clown und allem. Halt auch in dem Film Tom Cruise natürlich einfach schon durch das Setting natürlich an die Wand, weil er ist der nette, feine Herr, Prinz. Und halt nee, total was in Legende doch, er schon. Er ist doch nicht ein Prinz, er ist nee. Nein, einfach, du weißt, was ich meine. Nein, ich meinte einfach das Wirken, er ist halt der Gegenpol zu dem Teufel. Er ist halt der nette Liebe. Und dadurch halt ein nicht so der, reizvoll. Der ein bisschen weniger coole Atreyu, oder wie ich es ja damals noch erstmal ja, Atreyu ist. Aber die Frisur war sehr ähnlich. Ja, echt ähnlich, ja. Ja, aber er ist schon männlicher. Er springt ja auch immer so ins Wasser und ist total halt männlich schon. Aber so ein bisschen schwul auch. Ja, die aber er hatte noch richtig viel Plan so von der ganzen Umwelt da und so. Mit den Einhörnern, er zeigt ihr ja die Einhörner und so. Also. War ja Waldläufer oder was sollte er? Was war seine offizielle. Es war Ridleys Mittelerde, sagen sie ja irgendwo in England. Ist wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Ey, aber ich finde, der erzählt eine wahnsinnig simple, aber auch wahnsinnig schön inszenierte Märchengeschichte, die auch nicht komplexer sein muss und die geil wird durch die Darsteller, die es einfach durchziehen. Und die Schauwerte, dieses ganze Setting, es ist wahnsinnig großartig gut gemacht. Inszenatorisch, geschichtliche Filme, die visuell so überzeichnet, aber so stark überzeichnet irgendwie, dass es schon wieder seine eigene Atmosphäre schafft. So. Und, ey, wie diese Einhörner da. Hier, und wisst ihr, wer es ganz dreist kopiert hat? Ja, neben noch einem anderen Film ist hier dieser neue Schneewittchen-Film mit hier so, Twilight. Snow White and the Huntsman, oder? Ja, ja. Ey, da gibt's eine Szene, ich weiß nicht, ich will jetzt keinem spoilern, falls ihr doch nochmal Interesse hat. Ich fand den Film nicht so geil. Ja, Kristen Stewart schläft mit dem Regisseur, ups. Und ich, ey, das war doch schon vor dem und Film ehrlich, bekannt. Ich dachte, im Interview, der wäre schwul. Nee, war's nicht. Ja? Ich habe ihn ja interviewt in Berlin und ich dachte, der wäre schwul. Also wirklich, ich hätte jetzt... Vielleicht hat die also Kristen Stewart schwul ohne, gemacht. Ohne ja, klar, natürlich ohne ja. es irgendwie... aggressiv oder beleidigend zu meinen, sondern ich dachte einfach so vom äußeren Erscheinungsbild, war ein sehr gepflegter Mann und alles, ja... Ich dachte, wie gesagt, von mir aus kann der sowas sein, das hätte ich kein Problem mit. Im Gegensatz zu dir, Siffbolzen natürlich. Ja, ich saß wieder schlampig wie immer da. Ja. Bei dir macht sich keiner die Sorgen, ob du schwul bist. Dance Miss Schröckert. Tarnung. Tarnung. Nee, aber also es gibt sehr männlich wirkende Frauen. Egal, und sehr auf jeden Fall. Der Männer Film hat auf jeden Fall visuell viel von Legende geklaut. Ey, nein, es gibt halt so eine Szene, die ist halt wirklich... Da haut er den Hirsch aus Prinzessin Mononoke in das Setting von Legende rein. So, ne? Und da habe ich mich echt, das war der Moment, wo ich mich endgültig aufgeregt habe, weil der Film hatte vorher schon so ein paar Schwachstellen, aber da, das war dann vorbei. Und auch wieder ein Beispiel, wie dieser Film heute noch, sag ich mal, und ich habe ihn offensiv gefragt, ob er Mononoke und ob er Legende kennt, und er meinte ja. Und das hätte er auch mit bewusst quasi zitiert. Ja, aber in Tarantino darf das ja auch. Warum? Also andere können das ja auch, das Recht für sich in Anspruch nehmen. Ja, aber es wird da so komplett deplatziert. Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht gut gemacht. Beziehungsweise... Aber es darf erstmal jeder. Beziehungsweise, ja, es darf jeder. Game One. Der Sendung wäre weg. Hommagen sind völlig in Ordnung. Nein, als Hommage kein Problem, aber der Film hat an sich so viel zusammengeschustert, dass er halt keine eigene Identität besitzt. Also es ist nichts irgendwie ja, das stimmt. Originäres, was daraus entsteht, sondern es ist so ein riesen Potpourri. Fast sagen, ja. Für das Publikum, für das er wahrscheinlich gedacht hat, die haben keine Ahnung, wo die Vorlagen alle hergekommen sind. Ja. Und die Freunde. Das ist wie bei John Carter. Ist es ja oft auch. Das hatten wir ja wie bei John Carter. Ich meine... verdammt, schade, dass wir da... Wir müssen jetzt ausholen, aber das fand ich interessant, weil ich mach's mal kurz. Mach mal kurz. Ich habe John Carter jetzt gesehen, wusste vorher schon oder habe gehört, dass der halt so ein bisschen der große Misserfolg ist von Disney und alles. Und war dann auch von der Story so ein bisschen so, das ist alles schon tausendmal gesehen und ganz simpel. Und dann meintest du, Daniel, dass es auf einem alten Buch basiert von dem Typen, der auch, was, die Zeitmaschine? Tarzan. Der Tarzan geschrieben hat. Tarzan, nicht Edward, die Zeitmaschine. Edward natürlich Price. War H.G. Wells. Nee, ja genau, der Tarzan geschrieben hat. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das gewusst hätte vorher, dann hätte er mir besser gefallen, weil ich das in Kontext setzen kann. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das nicht vorher wusste. Schade, wenn man bei Filmen irgendwie sowas... Und Cameron wie Lucas berufen sich alle auf die Ja, irgendeiner war immer da und im Zweifel waren es die Simpsons. Also es ist immer, es war schon immer einer da, im Netz so, weißt du? Naja, egal. Ja, egal, okay, so. Okay, aber... Nachfolgende Generationen werden es schwerer haben, weil dann war wirklich alles da. Ja, wie man daran aber hört, ist Legende zumindest ein Film, auch wenn er jetzt nicht direkt in der Auflistung mit Blade Runner und Alien und sowas bei Ridley Scott meistens auftaucht, doch einer der Filme gewesen, die wirklich viel Eindruck hinterlassen haben, speziell in dem Genre, was das Visuelle angeht, was jetzt, wenn du das ausführst, auch jetzt in ganz aktuellen Filmen dann nochmal wieder gespiegelt wird. Und Tom Cruise da natürlich in einer Rolle, die ihn nicht unbedingt ganz direkt, auch wenn er der Held eigentlich ist, aber er war ja nie direkt so front and center, weil das war mehr der Bösewicht, für mich gefühlt. No? Ja. Aber echt ein guter Film, um den in der Vita zu haben, auf jeden Fall. Ja, allein als Nerd ist man ja dem Fantasy-Genre auch immer zugeneigt und dann passt der einfach perfekt rein. Also ich kann es kurz mal erzählen, weil du auch gesagt hast, du hast ihn, Daniel, ein bisschen spät gesehen. Ja, wann hast du ihn ungefähr gesehen? Ich meine, ich habe den Film schon gesehen, also erst gesehen, nachdem nicht als Kind, oder? Ja, doch als Kind. Doch. Aber halt als Kind, ich meine, ich war jetzt auch nicht gerade sehr... Kind. Ja, ich war jetzt auch nicht gerade sehr alt, als Top Gun in den Kinos war. Das will ich damit sagen. Ja. Und ich habe den 24, erst... ach nee, das wird höchst. der hört das doch eh nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der Tövs ein großer Freund des Plauschangriffs und hört jede Folge und denkt sich immer, ach, der Gregor, wenn der mich mal einladen würde, der nette Gregor. Ja, und jetzt aber weiter. Weiß doch, was ich lieb, das neckt sich lieber, Marc. Ja, das leckt sich. Neckt. Und wir haben dich alle lieb, Marc. Natürlich. Ja. Der hört eh nicht, aber trotzdem. Auf jeden Fall, es war halt, nachdem ich schon wusste, dass Tom Cruise eine richtig große Nummer war. Und dann habe ich diesen Film gesehen und habe mir gedacht, krass, dass der den Film vor... Ja. Ja, also dass der schon solch einen Film gemacht hat. Das habe ich mir auch gedacht. Ich war überrascht. Was, Tom Cruise? Was, der Film ist auch genau, noch gut? Genau. So, Davon war ich echt überrascht. So. Ich will kurz erzählen, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil es einfach eine bizarre Geschichte ist. Ich darf nur leider... Oder wolltest du noch? Geht's noch um den Film? Nee. Danach geht's weiter, oder? Danach geht's an. Weiter, ja. Und zwar ist die Geschichte aus folgenden Gründen lustig. Erstens, es kommt Trant drin vor. Zweitens, wir haben den Film zu dritt geguckt und nur einer von uns hatte einen Sessel, in dem er saß. Und die anderen beiden saßen auf einem kalten Fußboden und es war auch noch die Wohnung von dem Typen, dem der Sessel gehörte und der Fußboden. Und drinst, der Typ war unser Chef. Ich sage jetzt nicht von wem, aber du musst dir vorstellen, er lädt dich ein zu, ey, wir gucken die Legende. Und dann sitzt du neben ihm, er sitzt thront auf seinem Sessel. Und du sitzt neben dem Sessel auf dem kalten Fußboden und guckst Legende. Wie die beiden Lustsklaven verteilt um den Thron drumherum. Ey, Trant und ich auch, wir haben im Nachhinein uns nur gedacht, Alter, was war das denn? Das war so bizarr, aber der Film war gut. Wer war Tom Cruise und wer war der andere? Wie hieß der Zwerg, der kleine Elfenjunge, der hier der Blechtrommel-Darsteller? Ey, der auch Willow, ist das der aus Willow? Irgendwas mit der David, kleine, David Bennett, glaube ich. Hä? Ja. Der Blechtrommel, kennst du? Ja, nein, leider nicht. Ich weiß jetzt, wer. Wir erzählen nicht von der Geschichte, aber der Schauspieler war. Es gibt so viele Filme. Ich schreibe mir eine Liste immer, wenn du was da sagst, Gregor. Und die ist mittlerweile einfach 30 Filme lang und ich kann es gar nicht mehr nachholen. Auf jeden Fall der Darsteller, der in die Hauptrolle in die Blechtrommel gespielt hat, diesen Oscar Mazzerat. Ich weiß schon, was es ist, aber. Der spielt bei Legende diesen Puck, oder wie er heißt. Puck? Oder heißt der Puck? Hast du den kleinen. Was war das, ein Elf? Ja, diesen Elf halt, diesen Koboldartigen, diesen mit den spitzen Ohren. Komisch spricht. Ich hätte ja jetzt einfach so, ich will da niemanden, aber die sehen auch fast alle gleich aus. Also ich hätte jetzt einfach gedacht, das ist der aus Willow oder aus irgendeinem anderen Film. So viele gibt es da auch nicht. Du meinst Warwick Davis? Ja, du kennst die Namen, du bist der Filmprofi. Ich bin doch nur der Konsument, der einfach alle über einen Kamm schert. Warwick Davis war der Ewok und der Leprechaun. Und Willow. Ja, okay, aber da hätte doch das auch noch gut reingepasst. Aber Überleitungschampion. Aber es regnet gerade. Fang mal den Regen mal schön ein, bitte. Aber wo wir jetzt schon bei kleinen Leuten sind. Noch viel besser. In Willow, neben Warwick Davis, hat ja mitgespielt Val Kilmer. Und Val Kilmer auch eine große Rolle gehabt im darauffolgenden Film. Ah, Iceman! Als Iceman und Maverick und Goose und Viper und wie die alle hießen. Der Film, ich glaube, der dann so die 80er auf den Punkt zusammengefasst hat, vom Stil her, Tony Scott hat alles ausgeschaut, was Tony Scott als Regisseur kann, nämlich gute Sachen zusammenschneiden zur Musik. Ja, ein knaller Soundtrack. Wir haben am Anfang gehört, dass das Anthem haben wir gehört. Danger Zone, Kenny Loggins. Take My Breath Away, Oscar, Berlin. Oscar-Song. Oscar-Song. Hide into the Danger Zone. Danger Zone, wir hätten mal einen Oscar verdient für unser Top Gun-Intro mit Pubjets, was wir mal gemacht haben bei Game One. Das war einfach auch schön. Hast du mal gesehen, Daniel? Da war aber diese Kackeule. Das war zu Hawks 2, war das. Aber es war so eine der Ian war total so, und dann machen wir Pub und es ist ja im Original noch länger und musste ich nur gerade sagen. Stimmt. Es ist Top Gun, liebt einfach jeder Nerd. Das ist so, gehört dazu. Wir haben es auch schon im Cruisecast, wollte ich schon sagen, im Kubrickcast ja schon angeführt, Blow Some Shit Away, haben wir unser eigenes Tribut. Ah, schön, ich brauche den gar nicht mehr reinmischen, das Regentropfen. Es ist wirklich krass, weil im Moment es regnet unglaublich und ich mag Regen und finde es immer faszinierend, aber du hast so Fliegengitter vor deinem Fenster und man sieht kaum was. Ja, solange, wenn die noch nicht abgefallen sind. Ja, man kann es hier nicht so gut sehen, aber wir spüren und hören es natürlich, dass der Regen tropft. Man kann es hier nicht so gut sehen. Entschuldigung. Also im übertragenen Sinne. Ich bin heute ein bisschen lahm auch. 1986 in der Rolle des Maverick, Tom Cruise und Top Gun. Ist es soweit jetzt gewesen? Jetzt musst du, glaube ich, mal dann Danger Zone oder so reinlaufen lassen. Danger Zone muss ich wahrscheinlich. Aber ich habe ja das Intro ja schon fertig gemacht. Vielleicht spiele ich auch nochmal die volle Version. Into the Danger Zone. Begging you to touch and go. Highway Und ich meine, produziert ja von, ne, auch einem, der Hollywood dann maßgeblich mitgeprägt hat. Ja, oder beziehungsweise zwei. Am Anfang waren sie noch zu zweit, dann ist der arme Don Simpson ja gestorben. Ja. Aber Bruckheimer und Top Gun war hat schon so auch, es gab Beverly Hills Cop 2, den hat er schon so farblich geprägt. Top Gun war genauso, dieses rötliche. War der nicht später Beverly Hills Cop 2? Das also auch, ist ja auch ein Tony Scott Film, ne, von... Genau, und ist aber auch ein Bruckheimer Film. Aber beziehungsweise da haben sie diese schon dieses überzeichnet, diese kräftigen Farben, dieses rottönliche, irgendwie diese Sonnenuntergangsshots und was weiß ich, wie sie halt dann bei Bay, bei Scott und bei all den ganzen anderen Jungs irgendwie durchexerziert wurden. Klar. So, ja. Nee, der Film hat sehr viel geprägt, eben nicht nur durch seine sehr 80er Jahre Testosteron-Story. Die Geschichte haben wir ja quasi schon erzählt bei dem Football-Film. Nur anstatt jetzt ein junger Footballspieler ist es jetzt ein junger Düsenjet-Pilot. Ein Kampfjet-Pilot. Maverick, muss mal gucken, wie der richtige Name dort gewesen ist, aber Maverick war sein Callsign. Als Nachwuchs-Kampfjet-Pilot Tom Cruise zusammen mit seinem Wingman Goose. Ja, dem du kannst jederzeit mein Flügelmann sein. Nein, du kannst mein Flügelmann sein. Oho, vielleicht heute Abend in der Kabine. Oh, ja. Und dann, aber ey, er hat schon ein paar coole Momente, ja. Auch diese, ja, natürlich. Auch diese Scheißszene, wo er Kelly McGillis voll singt, ey. Das ist, ah ja, ja. Ey, wie oft du das irgendwo schon wieder irgendwo gesehen hast und wo es bei Scream 2, keine Ahnung, haben sie es ja auch nachgemacht. Ich musste mal an Hot Shots denken, verdammt nochmal. Ja, noch mal. Ich meine, ey, ohne den Film wäre Hot Shots nur halb so lustig. Ja, das ist wahr. Der ist wirklich drei Viertel des Filmes ergeben keinen Sinn mehr. Ey, herrlich. Nee, aber ob hier diesen Riegel. Ja, mach das. Ob hier dick, da vor allem nie erreicht. Also Tom Cruise, Top Gun, ist so eigentlich, es gibt keinen Fliegerfilm mit einem Flugzeugträger als Setting, der seitdem wieder begeistert hat, weil irgendwie der auch nur durch die 80er, ja, 90er... Stealth war doch toll. Was? Wie bitte? Stealth war doch toll. Ja, ja, genau, sowas meine ich. Sagt doch wegen sowas wie der stillende Adler. Das war ja, oh, das ich war weiß, ja, das war ja, parallel. Ja, im Kiel war es, hätte ich jetzt Moment, gesagt. Moment, stillende Adler ging ja eigentlich auch... Ich meine, das waren ja alles Soldaten. Stellende Adler war ein kleiner Bub, der mit so einem ausrangierten... von Profis. Die müssen ja auch was heißen, aber du hast durchaus recht, Simon. Oh, feines Land, einziger. Mit allen rauszuholen. Einer kann es schaffen. Nur einer. Ey, aber das war Canon. Ja, das war Canon. Und wer ist der Vater? Chuck Norris, Missing in Action. Ist doch klar. Nee, aber Stellende Adler 2. Gleich mit dem ersten Film quasi, der das Genre richtig populär gemacht hat, ist ja auch eigentlich... Nee, Top Gun ist ja eigentlich schon alles gesagt gewesen, Alter, über das Genre. Ne? Du hattest, ich sag ja, es regelt. Es regelt nicht mehr. Gestern war es genauso, nachdem vorher 35 Grad im Schatten gewesen sind. Willkommen im Sommer. Willkommen im Hamburger Sommer. Moin moin und hallo, ne? Ja. Minjong. Wenn ihr das später mal hören könnt, das hier war vor der Überschwemmung. Ja. Als es noch Straßen gab. Falls ihr noch euren iPod irgendwo auf der Arche aufladen könnt. Ja. Vielleicht wird es hier so ein Found-Footage-Ding. Höchstwahrscheinlich ist es dann ein Found-Footage-Teil. Wir flüchten, aber du hast immer dein Podcast-Equipment dabei. Ja. Und wir hören weiter den Podcast. Also, ja, wir holen uns noch einen Praktikanten. Abstand, Abkabel. Wir können nicht weiter. Ja, und dann die AMG One-Praktikanten müssen immer ins Fahrrad treten, damit wir Strom haben für das Podcast. Ja, wir haben ja keine hier, das ist ja das Problem. Noch nicht, die können ja herschwimmen auf dem Floß gleich. Gleich. Nee, aber mit Top Gun ist ja eigentlich schon... eigentlich alles gesagt gewesen, was du über Genre sagen musst. Es hatte die spektakulären Fights, es hatte die Bromances, es hatte die Dramatik, es hatte die Musik, es hatte den Schnitt und alles drum und dran. Das ist. Aber die Luftszenen, die waren sensationell. Ja, absolut. Ja, das war alles gut. Das war echt. Also, ich frage mich immer noch, wie man das eigentlich filmt. Also ich meine, klar ist, wie man es filmt, aber damals waren die Kameras sicher noch ein bisschen größer auch. Natürlich, es war zu einem Teil natürlich dann auch mit der Militärunterstützung Propaganda, Propaganda fürs Militär und alles. Und es war pure Propaganda. Natürlich, ja, aber ist es nicht auch so, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher. Er wurde ja finanziert vom Militär. Ja, aber das wollte ich gerade sagen, ist es nicht so, dass wenn das Militär was finanziert, dass dann zum Beispiel die Leute auch nicht bluten, sondern mehr so stauben? Also das quasi, ich kann meinst mich an einen erinnern. Army, America's Army oder was, dem Ego-Shooter der Armee. Ja, auch der war schon sehr clean. Also ich meine damit nur, die finanzieren das, wenn die Message richtig ist oder so, für ihre Zwecke. Oder naja, es darf nicht zu brutal sein. Ich glaube, dass mich dass ich das mal gelesen habe, aber das ist ja nicht von denen abhängig. Top Gun war ja jetzt auch nicht so. Nein, der war ja nicht brutal. Der explodiert ja nur Technik. Wenn die explodieren, hast du ja kein Blut. Es gibt bestimmt, Auflagen, die dann mit dran gebunden sind. Aber bis auf den armen Gruß, der sich den Schädel angeschlagen hat. Ja. Da habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Bis auf den armen Goose, der sich den Schädel angeschlagen hat. Ja, Goose. Ja, hätte ich auch gedacht, das Verdeck vorher aufzumachen, bevor er den Eject-Button gedrückt hat. Du meinst, das war eindeutig ein Pilotenfehler. Also dem Militär ist nichts vorzuwerfen. Nee. Nein. Die Technik funktioniert perfekt. Der Pilot war doof. Der Tom Cruise, aber das hat sich selbst erledigt. Der Fehler sitzt immer vor dem Monitor. Das kennt man doch, aber wenn man vergleicht, Propaganda, Air Force Filme hat es natürlich auch schon vorher gegeben und mir fallen jetzt nicht konkrete Namen, aber ich habe teilweise ganz, ganz ultra langweilige Streifen aus den 50er, 60er Jahren dort gesehen, wo die auch versucht haben, mit einer dramatischen Geschichte irgendwas so zusammenzufahren. Da war der Stil von dem Top Gun mit der Musik, mit dem Schnitt, mit allem, was drum und dran gewesen ist, der hat einfach nochmal richtig alles befeuert. Und ob jeder Ironie, die man heute über das Material haben kann, als Kind hat es mich mitgerissen. Ja? Ich meine, damals war das Feindbild noch der Russe, ne? Ja, natürlich. Das wird Dania Medikanski. Ich schieße dich ab in meiner MiG 28? Ja, oder 29? So, ja, irgendwie so eine Fake-MiG. Oh, die ist F-16 gegen MiG 29? MiG 29, meine ich. Ja, deshalb haben wir auch alle diese ganzen dummen Flugsimulatoren gespielt, wo wir eigentlich keinen Bock drauf gehabt haben auf dem Amiga mit der 800 Seiten Falcon-Anleitung. Aber gut, das war ja nur Falcon F-16, oder? Ja, das ist so, wenn du kaufst, mit der 400, 500 Seiten Anleitung, die tatsächlich mit dabei gewesen ist. Airborne, hieß es Airborne, glaube ich? Flügel aus Stahl, ja. Airborne. Das war mit den Hubschraubern, ne? Das kam auch im Fahrwasser von Top Gun. Das kann sein, das kann sein. Die müssen natürlich variieren. Ich meine, selbst so ein Ding. So ein Ding wie Airwolf kannst du ja auch daraufhin zurückverfolgen. Mhm. Kam auch ein Jahr später, weil einfach so Flug-Action dann total drin war. Und man war einfach begeistert von Technik, ja. Komm, und Pilotenbrille, wer hat sie gehabt? Die Ray-Ban, die geile. Da war ich leider noch zu jung für. Wie, um jetzt, wer sie hatte von den Schauspielern? Nee, von euch. Ach so, wer so eine privat hatte? Nee, ich nicht. Nee. Nee, ich hatte nicht viele Sonnenbrillen. Ray-Ban und Fliegerjacken war noch damals dann der Trend. Ach so, ja, und danach? Jeder seine Alpha Industries Bomberjacke. Ja, stimmt, du hast recht, das war schon, man öfter gesehen. Mit dem umgedrehten Label. Oh nein, der Gregor Holt. Naja, aber das ist garantiert keine richtige. Aber natürlich die ist es keine richtige, die ist. Nein, das ist sogar hundertprozentig keine richtige. Die Silbe für ein paar Dollar 50 in L.A. dann. Habe ich einfach mitgenommen, aber gleich dann eben. Habe ich einfach mitgenommen, nicht mal bezahlt. der fängt mich heutzutage dann nicht mehr. Aber auch Tom Cruise, Highsporn, der sich dann wieder wandelt und dann trotzdem den Tag rettet. Eine Romanze mit Kelly McGillis, die ihr heutzutage übrigens nicht googeln solltet, wie die heutzutage ausschaut. So schlimm? Die sieht aus wie eine alte Frau. Ja, ja, also alte Frau ist untertrieben, aber die sieht halt wirklich aus wie eine Oma. Die, ja. ist eben jetzt auch Anfang 50 und da siehst du den Unterschied zu... Ich glaube, die war damals schon 30. Oder so. War sie das? Gut, dann ist sie jetzt Ende 50, sagen wir es so. Ja? Nein, aber die Sache ist, du siehst es, jemand, Tom Cruise, der sein Arsenal an Leuten hat, die ihn dann zurecht frisieren und schnibbeln und zusammenzuppeln. Und ein Sauerstoffzelt. Und eine Frau wie Kelly McGillis, die dann einfach als Frau altert. Ja, schau dir heute Jamie Lee Curtis an, auch nicht viel besser. Ja, oder hier Lea Fischer, ne? Achso, Carrie Fisher. Jetzt hört mal auf für Carrie Fischer. Carrie Fisher. Die ging, ja, ich will die sie nicht mehr in den goldenen Bikini Turner. Sehen, aber auch Kathleen Turner. Oh. Californication hat mir meine Jugendträume kaputt gemacht. Ja. Herzlich willkommen zum Sexismus-Podcast heute. Über 50, ab in den Ofen. Ich sag, Alter, du überspitzt das alles auch wieder. Ich sag aber nichts, aber... Ey, wenn Kathleen Turner bei Friends den Vater von Chandler spielt, dann ist das schon symptomatisch. Ja? Naja, ich denke einfach... Der Post-OP-Vater von Chandler. Wenn wir mit 50 diesen Podcast hören, werden wir denken, zum Glück sind wir Männer. Aber wir werden uns auch schämen. Ja, okay. Ich schäme mich jetzt schon dafür. Also. Okay. Nein, in dem Fall nimmst du es vorweg, ja. Also ja, nein, pass auf. Kelly McGillis, damals war die ja wirklich hot und alles. Sie wurde ja heiß gehandelt, auch nach dem Film. Komischerweise hat es die andere Frau dann doch geschafft. Und die hast du halt dann irgendwann aus den Augen verloren. Und ich habe die in einem Film, Stakeland heißt der, so ein Stakeland? Ja. Aus dem Vampirfilm, oder? Ja, dieser Vampir-Endzeitfilm irgendwie. Oh. Der war sogar gar nicht mal schlecht. Also nicht Steak, sondern Steak. Und da spielt die mit und ich habe die nicht wiedererkannt. Wirklich, ich habe die nicht wiedererkannt. Das ist einfach eine komplett andere Frau geworden. Nicht, dass sie hässlich ist oder sonst irgendwas, will ich gar nicht sagen, sondern sie ist einfach ein komplett anderer Typ. Du würdest halt nie diese beiden Bilder miteinander irgendwie in einen Einklang kriegen. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich nehme an, hier die weibliche, das weibliche Love Interest in Days of Thunder sieht heute auch nicht mehr so ganz gleich aus. Nicole Kidman? War das Nicole Kidman? Ja. Oh, das habe ich jetzt nicht mehr gewusst. Ich erinnere mich jetzt gerade an die mit den Gummis, weißt du, diese wo ihr ihre Renntaktik zeigt anhand von zwei Gummis, die ihr auf ihrem Bauchnabel herumschiebt. Doch, das kann doch Nicole Kidman gewesen sein. War die echt in Days of Thunder? War Nicole Kidman? Ja, da haben sie sich doch kennengelernt. Ja, aber Mann, ey, ich weiß doch nicht alles so. Du bist doch hier der Supernerd und du bist der andere Supernerd. Ich bin nur der Zuschauer. Aber das war das Gossip-Thema. Damals hat mich die das Bravo war voll davon. Ja, aber tut mir leid, mich hat diese Gossip-Nummer einfach nie interessiert. Ja, aber das war die Frau von Tom Cruise. Auch das? Ich habe das nicht mitgekriegt bis Eyes Wide Shut, dass ich mitgekriegt habe, ach, der ist mit jetzt auch noch zusammen. Es hat mich einfach nicht interessiert. Gut, man muss auch sagen... Ich konnte ja alles über Resident Evil 2 sagen oder warum Resident Evil Nemesis nicht so cool ist, aber eben nicht sowas. Man muss auch sagen, die Nicole Kidman, die in Days of Thunder mitgespielt hat, hat nicht mehr viel mit der Nicole Kidman zu tun, die es heute gibt, so alleine was Körperteile angeht und alles. Die hat sich einmal zum TÜV dann bringen lassen und abnehmen lassen. Wir können sie nicht mehr durchwinken. Da ist einiges im Argen. Ich glaube, wir müssen einen neuen Hex-Spoiler installieren. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie im Verkehr kaputt gehen. Und so weiter. Er ist der Anti-Frauen-Cast. Tut mir leid. Moment, oh nein, ich wollte mich doch... Ach, jetzt ist es zu spät. Du meinst nach Phantasmagoria? Nach Phantasmagoria sollte ich mich doch eigentlich zurückhalten. Es wurde doch schon... Oder hast du... Ja, es wurde sich doch schon beschwert. Ich habe gelesen, da hast du einige weibliche Stimmen gegen dich aufgebracht. Gebrochen. Ja. Gregor hat eines Tages werde ich mich rächen. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Es geht schon wieder los hier. Gut, wir müssen jetzt mal weiter, weil ich muss das jetzt echt mal sagen, wir sind sowas von noch ganz am Anfang und wenn ich gucke, was noch kommt, werden wir hier wirklich untergehen, wassertechnisch. Flying in slow motion, it's a special kind of game. My job now is to get Hawks back to operational status. Patriotic nonsense, Clancy really knows no shame. Where the hell did they come from? Turning round the airspace, sometimes it's quite hard to do. But since the action's awesome, maybe it's the game for you. It's good to see you, Mustang. Blow some shit away. Blow it all away. Tom Cruise, Top Gun meine ich. Ich sehe jetzt schon Tom Cruise diplomatisch mit Top Gun. Ist natürlich wert, dass man da ein bisschen ausführlicher drüber spricht. Der nächste Film, ebenfalls sehr gut, müssen wir nicht ganz in dem ganz großen Umfang machen, aber 86 gab es die Fortsetzung von einem Film aus den 60ern, glaube ich. Und die Farbe des Geldes. Die Farbe des Geldes war 1986. Soll ich kurz ausführen? Oder? Mach. Regie war Scorsese, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Martin Scorsese. Und es ist eine relative Seltenheit gewesen, eigentlich eine Fortsetzung von dem Film, der aber jetzt bereits vor über 20 Jahren dann vorher stattgefunden hat. Muss man mal gucken, wie der damals hieß, der Originale in Deutsch. Haie der Großstadt, glaube ich. Haie der Großstadt kann es gewesen sein. Ja, Paul Newman hat einen Poolspieler, einen Billardspieler. Ein Gambler, ein Hustler. Ein Hustler. Every day I'm hustling. Ne? Also... Paul Newman war ein ganz ausgekochtes Schlitzohr, was Billard dann angegangen ist. Und seine Figur, die Rolle des Eddie, Fast Eddie oder wie auch immer dann hieß. Fast Eddie Cochran oder sowas, ist jetzt gealtert und kommt in diesen Film mit einem jungen Highsporn. Ja, man muss es halt leider wieder sagen. Man muss es leider wieder sagen. Scorsese nimmt mal irgendwie die eine oder andere Formel auf. Ja. natürlich von eine gewisse Formel, die dann dahinter stand, aber Tom Cruise in seiner momentan damaligen Paraderolle als junger Highsporn, als Nachwuchs-Billardspieler, der gern mal Leute dann abgezockt hat, aber es noch nicht ganz perfekt so richtig drauf hat, der wird unter die Fittiche genommen von Eddie. Fast Eddie. Und wie es in so einem Film laufen muss, natürlich, die beiden lernen voneinander, aber es gibt auch eine Konfrontation und so weiter und so fort. Und im Grunde ist es auch mehr so eine Parabel für das Älterwerden, wo Fast Eddie sich dann auch selbst beweisen muss, dass er es noch drauf hat und so weiter, bis zu einem großen Showdown zwischen den beiden am Ende. Ja, und beziehungsweise bis so wie es zum unvermeidlichen, es gibt ein Turnier am Ende des Films, wo die beiden natürlich dann sich so weit spielen, dass sie dann gegeneinander... Genau, und den Twist wollen wir, glaube ich, hier nicht verraten, was dort, weil es gibt ja immer noch ein paar Sachen, die dann total überraschend oder sowas. Er ist schon ein cooler Film, vor allem, weil er mal wieder das ist jetzt so, klar, das ist die typische Tom Cruise-Geschichte, ja. Aber Scorsese schafft es dann doch, Paul Newman würdig in Szene zu setzen und dann auch halt die Atmosphäre und halt dieses halbseidene und schmierige vielleicht oder verräucherte Ambiente oder dieses Feeling von diesen Billardhallen und von diesem ganzen abgezockten Business, was die da ja betreiben irgendwie, sehr gut einzufangen und halt auch greifbar oder beziehungsweise erlebbar zu machen. Das ist halt wieder so diese typische, also das ist noch die alte Stärke Scorsese. Ich fand, die alten Filme waren viel mehr von Atmosphäre irgendwie geprägt. Ja, man merkt eben, das wurde über die Jahre immer ein bisschen klinischer. Und Simon ist, glaube ich, gerade mit der Toilettenschüssel eingekracht. Ja, zum Glück habe ich einen Ersatztoilettendeckel hier immer noch, den ich irgendwo ranschrauben kann. Der Kretschmer sprengt den Klo, das Klo. Den Klo, ja. Aber kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, wenn du dann die Scorsese-Filme von heute mit denen von aus den 70ern und 80ern vergleichst, das ist schon eine andere Hausnummer. Ja. Ein bisschen mit der Art, wie die dann Geschichten erzählen und transportiert werden. Der Film selber war ein recht großer Erfolg damals. Ich glaube, Paul Newman hat den Oscar zumindest, also in ich glaube, das ist wieder so, glaube ich, auch eine von diesen Hollywood-Wiedergutmachungsgeschichten. Das ist so, wir haben dir schon für die ganzen anderen Filme den vorher nicht gegeben. Für Hustler hast du ihn halt nicht bekommen oder sowas, dafür kriegst du ihn jetzt. Jetzt kriegst du den jetzt dann nochmal dafür, aber es war aber immer noch gut. Das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass er für Heidi Großstadt irgendwie was bekommen hat. Ja, es war eine gute Performance. Ich habe jetzt nicht im Vergleich, welche anderen Schauspieler er damals ausgeschlagen hat für den Oscar. Und natürlich muss man auch sagen, die Farbe des Geldes hat Billard-Pool-Boom ein bisschen hier ausgelöst, weil als Teenie, weiß ich auch, dann meine Schulkameraden und ich, ach komm, lass mal Billard spielen gehen und alles, war auf jeden Fall gängiger, nachdem dieser Film ausging. Häufig Billard spielen. Ob es jetzt durch diesen Film war, weiß ich nicht, aber ich fand den Film nicht cool. Geschadet, sagen wir so. Ich fand den cool, vor allem halt, weil auch Tom Cruise irgendwie nicht so die Hauptrolle gespielt hat irgendwie, ja. Weil man kann so zwischendurch denken, okay, das wird so ein bisschen zum Tom Cruise-Film, aber auch dann, wenn dann hier die... aber dann hat er noch die Kurve bekommen rechtzeitig. Ja, wenn dann hier Mary Elizabeth Mastrantonio, wie sie heißt. Mastrantonio, glaube ich, ist es, ja. Dann nochmal ein bisschen irgendwie beidseitig interveniert so. Und aber ich, wie gesagt, so als Scorsese-Film ist es eher einer der unscheinbaren, obwohl er jetzt halt auch mit dem Oscar irgendwie geadelt worden ist. Als Tom Cruise-Film muss man wohl sagen, ist es einer der edelsten. Ja, da hat er Glück gehabt, dass er mitgespielt hast. Ja, fast, also kann man sagen, zu dem Zeitpunkt damals. Wer weiß, ich meine, guck mal, du hast was wie Top Gun und dann hast du sowas wie Farbe des Geldes. Ja. Das sind schon ganz deutliche es ist Akzente, schon, die man damit setzt, weißt es du? Es ist schon diametral auseinander ein bisschen. Ja, einfach was das, genau, populär und aber auch noch irgendwie so Feuilleton. Ja, im besten Fall, Tom Cruise war ja schon fast schon ein bisschen Typecast, ne, als eben, wir haben tausendfach junger Highsporn gesagt und genau, wenn er sich aus diesem engen Käfig ein bisschen ausbrechen lassen will, muss er eben mal ein paar Rollen annehmen. Okay, er spielt da auch einen jungen Highsporn. Okay, aber eine andere Art von Film, die eben nicht nur darauf abzielt, dann nach Möglichkeit viele Kinotickets unbedingt zu verkaufen. Dieses junge Highsporn-Ding kriegt er ja im Grunde fast auch bis heute nicht weg. Weil ich glaube, er greift heutzutage sogar mit Absicht, hält er ein bisschen daran. Ja, ne? Weil er ein alter Highsporn ist. Ja, er ist wieder. Aber also ich finde, er hat schon ein bisschen, er zeigt so ein bisschen Altersmilde so irgendwie. Also Mission Impossible 4? Ja. Also muss ich schon sagen, Eier auch. Also da überhaupt noch irgendwas selbst zu machen. Ich habe großen Respekt, so ein bisschen wie auch bei Jackie Chan, so, ja. Wobei der noch krasser ist, aber auch vor den Sachen, die er macht, so dieses unglaubliche Selbst kaputt machen, so, der ist bestimmt wie Batman, der wird irgendwann mit Krücken irgendwo liegen und sagen, ja, das war's wert. Ich komme run. Naja. Ich zieh mit dir in die Villa. Also ich meine nur, der ist immer noch ein Heißsporn, weil er, glaube ich, auch in echt einer ist, also vom Antrieb her. Also wenn man dem Gossip bzw. dem Boulevard glauben kann, dann sprich dem Gala-Artikel, den ich letztens beim Friseur gelesen habe. Finde ich super, dass wir die Quellen angeben. What a twist. Okay, erzähl weiter. Ist er ja so ein Adrenalin-Junkie, der immer auf Monoboot und Motorrad und so Abenteuer und Geschichten steht. Ja, nicht schlecht. Und Jetski. Er muss sich ja irgendwie in Form halten. Also, naja. Aber er kann auch Charakter und er kann vor allem auch Schauspielern. Er trägt, glaube ich, seine Gelüste und Vorliebung und was man später auch gesehen hat, er war ja nicht unbedingt, wie du gesagt hast, Comedy, werden wir später darauf zu sprechen kommen, er hat ja keine klassische Komödie per se gemacht in den vielen Jahren, sondern mehr eben als der coole Kerl oder der jetzt emotionale, gute Schauspieler, der irgendeine gebrochene Figur verkörpert, dann gezeigt, ist er später erst mit wirklich witzigen Sachen oder hat von sich reden machen. Farbe des Geldes 1986, 1988, dann ein Film, den wir vorhin erwähnt haben, wir brauchen auch nicht allzu lange bei dem verweilen, aber Cocktail war 1988 da und ich habe schon vorgeschlagen, wir können gerne jetzt Cocktails währenddessen machen. Ich habe im Kühlschrank eine Flasche Uso und eine Tube Senf. Und er versucht uns die ganze Zeit schon zu erzählen, dass das ein griechischer Cocktail ist. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, ich hasse Uso und ich bin kein Fan von Senf. Und damit, glaube ich, sollten wir jetzt eine kurze Pause machen, um einmal einen Senf-Uso zu trinken. Okay. Kann man, bis gleich. Was ist hier Prost auf Griechisch? Yamas. Yamas. Yamas. Yamas. So, der Senf-Uso hat doch ein klein wenig mehr reingehauen, als wir dachten. Deshalb machen wir hier erst einmal Schluss, aber nicht grämen, denn im nächsten Teil haben wir Verstärkung bekommen von Ede, der uns mit seinen Geschichten rund um Cocktail und Mission Impossible und so weiter und so fort alles über seine Leidenschaft zu Tom Cruise ebenfalls erzählt hat. Freut euch auf die nächsten Teile. Ich war der Gregor und ich sage im Namen von Simon und Daniel Tschüss.